Abschnitt 10 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 10. Abend. Auf dem Boden der Heimat. Noch waren alle Augen unverwandt auf den Erzähler gerichtet, der so wunderbare Schicksale und Abenteuer bestanden und sich aus allen mit so großer Kühnheit und Besonnenheit gerettet hatte. Alkinoos, wie reichlich er auch seinen Gast bereits beschenkt hatte, glaubte doch, solch einen Mann noch höher ehren zu müssen und schlug daher vor, daß jeder der 12 Fürsten noch ein dreifüßiges ehernes Geschirr und ein Becken zu den früheren Geschenken hinzufügen solle. Sie waren's alle zufrieden und verließen den Palast, um sich in ihren Wohnungen zur Ruhe zu begeben. Mit dem Anbruch der Morgenröte waren sie wieder beisammen. Ein jeder kam mit seinem Geschenke, und Alkinoos selber stieg in das Schiff, besah es überall und ließ sich die Sachen hineinreichen, um sie an die bequemsten Orte unter den Ruderbänken zu packen, damit sie weder dem Odysseus noch den Rudernden im Wege stünden. Darauf versammelten sich alle die Fürsten und Edeln noch einmal zum Abschiedsopfer im Königspalaste, wo Alkinoos dem Zeus ein junges Rind opferte und das Fleisch davon seinen Gästen zum Besten gab. Die Herolde mischten Wein, auch sang der treffliche Sänger wieder. Odysseus aber sehnte sich ungeduldig nach der Heimkehr und redete den König also an. »Hochgepriesener Held Alkinoos, mächtigster König und ihr übrigen Fürsten der Phäaken, entsendet mich jetzt, da alles vollbracht ist, was mein Herz sich gewünscht hat. Ich habe nun eine sichere Fahrt und werte Geschenke. Mögen mir die Götter eure Gaben segnen, und möchte ich zu Hause meine Gattin und alle Freunde wohlbehalten antreffen. Ihr aber, die ich jetzt verlasse, beglückt die Weiber eurer Jugend und die teuren Kinder lange in Freude. Die gütigen Götter mögen euch Heil und Tugend verleihen, und nimmer erhebe sich Böses im Volke.« Allen gefiel diese herzliche und verständige Rede. Der König gab hierauf den Wink zum Aufbruch, doch mußte der Herold noch einmal zum letzten Sprengopfer den Gästen Wein herumreichen. Jeder sprengte von seinem Sitze den seligen Göttern mit halblautem Gebete. Da stand Odysseus auf, reichte seinen Becher der Arete zum Abschiedstrunke und sprach zu ihr die freundlichen Worte: »Leb auf immer wohl, o Königin, bis Alter und Tod sanft über dich kommen, die ja allen Menschen bevorstehen. Jetzt muß ich von dir scheiden, du aber freue dich lange hier im Palaste deiner Kinder, deines Gemahls und deines Volkes.« Er ging nun eilig davon, und ein Herold begleitete ihn an den Strand. Auch sandte die Königin noch 3 Mägde, um ihm die saubern Gewänder und die Reisezehrung nachzutragen. Sie legten alles ordentlich im Schiffe beiseite, und für Odysseus breiteten sie auf dem Steuerdeck ein zottiges Fell und eine Decke aus, damit er ruhig schlafen könne. Nachdem sie alles besorgt hatten, stieg er selbst hinein und legte sich nieder, die Ruderer nahmen ihre Sitze ein, und, sich weit hinten überbeugend, schlugen sie kräftig mit ihren Rudern das Meer. Das Schiff glitt über die Fläche leicht wie ein Vogel. Odysseus aber sank in tiefen, tiefen Schlaf. Der tapfere Held, der so viele Taten verrichtet, so viele Leiden erduldet hatte, da lag er nun gleich einem Toten und schlief so ruhig, als ob alle Leiden nur ein Traum gewesen wären. Eben ging der Morgenstern auf, denn sie waren schon die ganze Nacht hindurch gefahren, als das Schiff in einer Bucht von Ithaka landete. Selbst der starke Stoß des auf den Kiessand laufenden Schiffes konnte den Helden nicht ermuntern, und die Jünglinge, die dem armen Dulder seinen Schlaf von Herzen gönnten, faßten leise die Zipfel des Unterbettes und des Leintuches, auf dem er ruhte, und trugen ihn so sanft ans Land. Auch die Geschenke packten sie schweigend aus und stellten sie neben ihn, abseits von dem Wege, unter einen Ölbaum, und dann setzten sie sich wieder in ihr Schiff und steuerten fröhlich nach Hause. Die Unglücklichen, sie entrannen der Rache Poseidons nicht. Er sah sie zurückfahren und versteinerte ihr Schiff wie einen Felsen im Meer, und um die Stadt der Phäaken türmte er einen hohen Felswall. So erfüllte sich an dem gutmütigen Volke die alte Weissagung. Unterdessen erwachte Odysseus auf dem feuchten Boden. Er sah sich um. Ein trüber Nebel umhüllte rings die wilde Gegend, und der Arme erkannte sein Vaterland nicht. »Wehe mir«, rief er aus, »an welches fremde Land haben mich diese trügerischen Männer ausgesetzt? Ist das die Treue der Phäaken? Wer mag hier wohnen? Unbändige, grausame Horden vielleicht? Wohin wende ich mich? Wo berge ich diese Güter? Ha, wäre ich nimmer zu diesen heimtückischen Phäaken gekommen! Aber Zeus möge es ihnen vergelten, dass sie solche Ungerechtigkeit an hilfebittenden Fremden üben. Gestohlen mag mir ohnehin genug sein. Ich will nur einmal nachzählen und alles durchmustern. Nein, daran fehlt nichts, das ist alles richtig. Ach, aber...« Er wankte trostlos am Gestade umher und erforschte die Gegend. Da kam Athene in der Gestalt eines schönen Hirtenknaben auf ihn zu, einen Wurfspieß in der Hand und Sohlen an den Füßen. Freudig erblickte Odysseus den Knaben, ging ihm schnell entgegen und redete ihn an, »Lieber, sei mir gegrüßt, da du mir zuerst hier im fremden Lande begegnest. Sei mir nicht feindlich gesinnt, denn wie zu einer Gottheit flehe ich zu dir und umfasse mit Demut dir die zarten Knie. Vor allen Dingen sage mir, wo bin ich hier, wie heißt das Land, und was für Männer bewohnen es? Ist es eine Insel oder eine vorragende Küste des festen Landes?« »Du mußt wohl aus weiter Ferne kommen, Fremdling«, versetzte der Gefragte, »weil du dieses Land nicht kennst, denn wahrlich, es ist berühmt genug. Zwar ist's rau und gebirgig und taugt nicht, um Rosse darauf zu tummeln, aber Getreide und Wein gedeiht hier trefflich, und an Rinder- und Schafherden ist reicher Segen. Bäche tränken das Land, und überall wuchert herrliche Waldung. Wahrhaftig, Ithakas Ruf ist bis Troja gedrungen, und das, sagen die Leute, liegt sehr weit vom achäischen Lande.« »Ithakas Ruf! Also war es wirklich Ithaka, wo der Zweifelnde stand? Wirklich das liebe, lang ersehnte Vaterland? Welche Freude!« Aber noch mißtrauend verbarg er seine Empfindung. Er wollte noch nicht verraten sein. »Ja, wohl«, sprach er kalt, »habe ich den Namen oft in Kreta, meiner Heimat, gehört. Flüchtig komme ich jetzo von dorther. Phönikische Männer haben mich freundlich hierher geführt mit diesen Gütern, denn ich habe zu Hause einen Königssohn erschlagen, der mir meine Beute vom Trojanerkriege streitig machen wollte. Darum musste ich Weib und Kind verlassen und...« »Schweig«, unterbrach ihn Athene, indem sie sich plötzlich in ein blühendes Mädchen verwandelte und ihn freundlich mit der Hand streichelte. »Du bist doch immer der Alte, und darum liebe ich dich eben, und habe ich dich immer beschützt und dir auch anderer Liebe erworben, zumal bei den Phäaken. Spare bei mir die List, wir kennen uns ja. Ich bin Pallas Athene und komme jetzt mit dir zu erwägen, wie du deine reichen Geschenke bergest und die übermütigen Freier in deinem Hause züchtigest. Denn sie treiben's nun schon 3 Jahre lang und umwerben deine sittige Gattin mit Heiratsgeschenken. Aber sie verweigert es allen, sie hält nur dich im Herzen und sehnt sich unsäglich nach deiner Zurückkunft.« »Ha, wahrlich«, versetzte Odysseus, »es ist schwer, o Göttin, dich in menschlicher Hülle zu erkennen. Zwar bist du mir oft erschienen im Kampfe und in andern Nöten, aber verzeih, oft erschien mir's in meinen letzten Drangsalen, als habest du mich verlassen und als sollte ich dich nie wiedersehen. Aber sage mir, wie kann das Ithaka sein? Ich erkenne noch immer nicht die wunderbare Gegend.« »Ich habe dich nie vergessen«, antwortete die Göttin, »aber ich wollte nicht dem mächtigen Poseidon zuwiderhandeln, meinem erhabenen Oheim, der dich mit seiner Rache verfolgte. Auch wußte ich ja, daß gänzliches Verderben dir nie vom Schicksale bestimmt war, daher blieb ich ruhig. Jetzt endlich komme ich wieder, um dir zu raten. aber damit du mir völlig trauest, so lass dir die Gegend zeigen. Siehe, hier ist die Bucht, Phorkys dem Seegott geweiht. Dort am Gestade grünt der weitschattende Ölbaum, den du als Knabe so oft erklettert. Hier ist die weite Felsengrotte, in der du den Nymphen so manches Opfer gebracht hast. Dort das Gebirge mit der dunklen Waldung ist Neriton. Besinnst du dich noch nicht? So sprach sie und zerstreute die Nebel, so daß die Gegend hell vor ihm lag. »Ja, ja«, rief er entzückt aus, fiel nieder auf sein Angesicht und küßte die heilige Mutter Erde und betete mit aufgehobenen Händen zu den Nymphen, den Schutzgöttinnen des Ortes, auf dem er stand. »Ja, dort ist die Grotte der Nymphen. Hohe Najaden, nicht hoffte ich mehr, euch jemals wiederzusehen. Aber seid mir nun im frommen Gebete herzlich begrüßt. Bald hoffe ich, euch wieder dankbare Gaben wie sonst zu spenden, wenn mir des Zeus siegende Tochter Leben und Heil vergönnt und den lieben Sohn mir erhielt.« Jetzt erinnerte ihn Athene, daß es nötig sei, seine Kostbarkeiten zu verbergen, damit sie ihm nicht entwendet würden. Sie stieg zu dem Ende selbst in die Grotte, und Odysseus reichte ihr Stück für Stück sowohl von den feinen Gewändern als von den kostbaren Gefäßen zu. Sie verbarg alles sorgfältig in einem Winkel und wälzte einen Stein vor den niedrigen Eingang. Dann ließ sie sich mit dem Helden unter dem alten Ölbaume nieder, noch ferner Rats mit ihm zu pflegen. So sehr sie ihm ihren Beistand versprach, so dringend empfahl sie ihm doch Vorsicht, weil die Freier über 100 seien. Vor allen Dingen, meinte sie, dürfe niemand etwas von seiner Ankunft ahnen, bevor er nicht unter der Hand seine Freunde kennengelernt und eine Anzahl zuverlässiger Anhänger heimlich auf seine Seite gebracht habe. Darum wolle sie seine Gestalt umwandeln, damit er allen unkenntlich sei, und ihm einen Anzug verschaffen, in welchem niemand auf der ganzen Insel den großen König erkennen solle. Sie berührte ihn sanft mit dem Stabe, und sogleich schrumpfte das schwellende Fleisch und der schlanke Wuchs der Glieder zusammen, es verhärtete sich die Haut in grobe Runzeln, wie bei einem Greise, der stolze Nacken krümmte sich, das braune Haar fiel aus, und blöde wurden die feurigen Augen, die sonst von Mut und Heiterkeit strahlten. Aus den langen, glänzenden Gewändern, die in weiten Falten seinen Leib umhüllten, wurde ein grober, hässlicher Kittel, zerlumpt und garstig eingeräuchert, und als Mantel hängte sie ihm ein altes, abgetragenes Hirschfell um. Den Bettleraufputz zu vollenden, verehrte sie ihm noch einen geflickten Ranzen an einem geflochtenen Tragbande und gab ihm einen knotigen Knittel in seine Hand. In diesem Aufzuge befahl sie ihm, den Sauhirten aufzusuchen, der einer der treuesten Anhänger des königlichen Hauses und ein Erzfeind der Freier sei und von dem er bald mehr erfahren werde. Sie wolle unterdessen dem jungen Telemachos entgegeneilen, denn dieser kehre soeben von Sparta zurück, und schon laure auf ihn im Hinterhalte zu Schiffe die Schar der Freier. Allein sie werde ihre Anschläge vereiteln und hoffe, den Jüngling bald seinem Vater wohlbehalten in die Arme zu führen. So trennten sie sich. Odysseus aber erklomm den rauen Pfad über die waldbewachsenen Berghöhen nach der Richtung hin, wo ihm Athene die Wohnung des braven Sauhirten Eumäos bezeichnet hatte. Dieser Mann war eigentlich der Oberaufseher der sämtlichen Schweineherden des Königs und hatte 4 Knechte unter sich, denen das Austreiben und Hüten oblag und die mit den gemästeten Tieren gewöhnlich erst abends spät aus den umliegenden Eichen- und Buchenwäldern nach Hause kamen. Auch war nach den Begriffen jener Zeit der alte Sauhirt gar kein verachteter Mann, und es war nichts weniger als schimpflich, in seiner Gesellschaft zu sein. Odysseus selber hatte ihn ehedem wegen seiner Einsicht und Treue immer wert gehalten und freute sich auch jetzt insgeheim darauf, den ehrlichen Mann wiederzusehen, aber er durfte sich vor der Hand noch nichts merken lassen. Der alte Sauhirt hatte sich aus eigenem Antriebe, wider den Willen der Penelope, ein geräumiges Gehege und für seine Schweine 12 große Koben darin erbaut, wozu er die Steine mühsam zusammengeschleppt hatte. Der Zaun bestand teils aus festen Eichenpfählen, teils aus lebendigen Hagedornhecken. In dem Gehege stand seine eigene Hütte, ärmlich, aber bequem, und alles zeigte einen tätigen und ordnungsliebenden Haushalter. Leider war nur trotz seines Eifers eine große Verminderung der Tiere entstanden, denn schon seit 3 Jahren hatte er täglich auf Befehl der Freier ein fettes Mastschwein nach der Stadt senden müssen, und das hatte allmählich selbst den fürstlichen Reichtum gewaltig beschränkt. Es waren ihrer nur noch 360. Der wackere Sauhirt saß eben in der Halle vor seiner Hütte und schnitt sich aus einer Rindshaut Sohlen, sie unter die Füße zu binden, wenn er einmal nach der Stadt ginge. Neben ihm lagen 4 große Hunde, wolfsähnlich von Ansehen. Als diese den Odysseus mit dem Bettlerranzen von weitem ankommen sahen, sprangen sie bellend auf und rannten ihm wütend entgegen. Er ließ absichtlich seinen Stab aus der Hand fallen und setzte sich ruhig nieder zur Erde, um so klüglich die Wut der Hunde zu bändigen. Dennoch hätten sie ihn vielleicht noch gepackt, wäre nicht der Sauhirt schnell hinter ihnen hergesprungen, indem er sie mit Rufen und Steinwerfen zum Gehorsam brachte. Er hatte in der Eile Leder und Messer aus der Hand geworfen und freute sich, dass er noch eben zur rechten Zeit erschienen war. »1000«, rief er, »da fehlte nicht viel, so hätten dich die Bestien zerrissen, und ich müsste auf ewig den Vorwurf tragen. Ach, ich habe so schon Kummer und Trübsal genug, denn ich sitze hier und härme mich ab um meinen lieben Herrn, von dessen fettgemästeten Schweinen ich täglich den Schurken da drinnen das Beste geben muß, indes er selbst vielleicht nicht das Brot hat und unter fremden Menschen wie ein Bettler umherirrt, wenn er ja noch leben und nicht vielleicht schon den Raubvögeln zum Fraße geworden sein sollte. Aber komm nur herein in meine Hütte, Alter, dass ich dir ein wenig Brot und Wein vorsetze, und du mir dann nachher sagest, wer und von wo du bist und was für traurige Schicksale dich in der Welt umhertreiben.« Odysseus folgte dem Sauhirten in seine Hütte, wo ihm dieser sogleich statt der Polster ein Lager von zusammengehäuftem Laub und Reisig mit einem darüber gebreiteten zottigen Ziegenfelle zurechtmachte. Odysseus freute sich des gastfreundlichen Empfanges und sprach, »Möge dir Zeus gewähren, Freund, was du am liebsten wünschest, da du mich so gutherzig aufnimmst.« »Einen Gast muß man nicht verachten, Fremdling«, erwiderte der Sauhirt, »und wenn er auch noch so gering wäre, denn alle Fremde und Darbende stehen ja unter dem Schutze des Zeus. Aber freilich, bei mir heißt's, arm und klein ist meine Gabe, denn du weißt wohl, ein Diener hat nicht viel zu verschenken, zumal so einer wie ich, über den ein jüngeres Geschlecht als Herrscher waltet. Ja, wenn mein alter Herr noch lebte und hier wäre auf der Insel, da hätte ich gute Zeit. Der hätte mich sorgfältig gepflegt und mir auf meine alten Tage ein kleines Eigentum gegeben dafür, dass ich ihm so lange treu gedient habe. Da hätte ich jetzt vielleicht ein Gütchen und ein liebes Eheweib und muntere Kinderchen. Aber der gute Herr ist dahin. O, daß doch Helenas Stamm von Grund aus vertilgt würde, der so vielen tapfern Männern den Untergang gebracht hat.« Mit diesen Worten schürzte er sich den langen Hirtenrock in die Höhe und ging in einen der Kofen, wo Spanferkel in Menge lagen. Davon nahm er 2 heraus, schlachtete sie, senkte die Borsten ab, zerschnitt das Fleisch in Stücke, steckte es auf Spieße, die er langsam am Feuer herumdrehte, und bestreute es fleißig mit weißem Mehl. Als es gar gebraten war, legte er die Stücke vor den Wanderer hin, holte dann Wein herbei und mischte ihn in hölzerner Kanne. »Da, fremder Mann«, sprach er, »iss nun und trink, so gut wir Hirten es haben. Lass dir am jungen, magern Fleisch genügen, denn die fetten Mastschweine sind für die Freier, die weder vor Göttern noch vor Menschen sich scheuen. Ich weiß es freilich nicht, sonst mißfällt doch den Göttern jede gewaltsame Tat, und nur Frömmigkeit und Billigkeit ehren sie. Ja, andere böse Menschen, selbst Räuber und Mörder, haben doch noch Scheu vor den Göttern. Aber diese hier fürchten und achten nichts, und die Himmlischen zögern noch immer mit der Strafe. Ach, sie mögen wohl unter der Hand sichere Kunde haben, die Verruchten, dass Odysseus nicht mehr lebt, sonst würden sie nicht so frech seine Güter verprassen. Denn das geht Tag für Tag, Die Hirten können nicht Schlachtvieh, die andern Diener nicht Brot und Wein genug für sie schaffen. Ach, mein armer, armer Herr! Wahrlich, er war der reichste an Gütern umher auf dem Lande und auf den Inseln. Kein König war so von den Göttern gesegnet. Außer mir dienten ihm noch 3 Oberhirten, deren hatte jeder 12 Herden unter sich, Rinder, Schafe und Ziegen. Ach, wie ist das alles jetzt geschmolzen!« Dem auf jedes Wort begierig horchenden Odysseus empörte sich das Herz, aber er unterdrückte den Grimm, und als er sich stillschweigend mit Speise und Trank gelabt hatte und der Hirt ihm den Becher reichte, trank er scheinbar fröhlich und sprach: »Wie wär es, Freund, wenn ich dir Kunde von deinem Herrn, und zwar erfreuliche Kunde, brächte? Nenne mir doch den mächtigen und reich begüterten Mann, welchem du dienst. Vielleicht ist er von meiner Bekanntschaft, denn ich habe viel Menschen auf meinen weiten Reisen gesehen.« »Oh, still«, erwiderte der Sauhirte, »erspare dir diese Mühe. Solcher Kundenbringer haben wir schon zu viele hier gehabt, und weil es bekannt ist, wie emsig die gute Penelope, wo sie nur kann, nach ihrem Gemahl forscht, so stellt sich fast alle 4 Wochen ein armer Landstreicher bei ihr ein, lügt ihr vor, wie und wo er den Odysseus selbst gesprochen habe, und verdient sich damit statt seines Kittels einen wärmenden Mantel und Leibrock. Willst du die auch erhalten, so geh nur hin und ersinne ein Märchen. Sie glaubt jedem leicht, was sie so sehnlich wünscht. Aber er wird nicht wiederkehren. Wer weiß, an welchem felsigen Gestade seine unbegrabenen Gebeine bleichen. Wehe mir, wehe! Nicht Vater noch Mutter habe ich so lieb gehabt und betraure sie nicht so sehr als den lieben, gütigen Herrn. Ach, was sage ich, Herrn! Wie einen Bruder hat er mich immer freundlich und liebreich behandelt. Wie einen Bruder habe ich ihn immer geliebt. »Höre, lieber«, sprach Odysseus, »weil du doch meinen bloßen Worten nicht trauest, so will ich's durch einen Eidschwur bekräftigen, dass dein Herr zurückkommen wird. Und ist er erschienen, so sollst du mir gleich zum Lohn für meine fröhliche Botschaft einen schönen Leibrock und Mantel schenken. Eher begehr ich das nicht, wie sehr ich auch jetzt entblößt bin. Denn verhaßt wie der Tod ist mir der Elende, der Lügen schwatzt, um sich dadurch zu bereichern, drängte ihn der Mangel auch noch so sehr. Aber wohlan, so höre es denn Zeus und dieser gastliche Tisch hier und Odysseus' Herd, dem ich genaht bin, dass das alles geschehen wird, wie ich es jetzt verkündige. Wenn der jetzige Mond aufhört und der andere beginnt, wird Odysseus in seinem Hause sein und jeden züchtigen, der seine Gemahlin und seinen Sohn nicht geehrt hat.« »Still, still, Greis«, fiel hier der Sauhirt ein, »ich werde dir so wenig den Lohn für deine Botschaft bezahlen, als Odysseus sein Haus betreten wird. Trink nur und rede von etwas anderem. Den Eid mögen dir die Götter vergeben. Ach, ich werde immer trauriger. Jetzt jammere ich wieder am meisten um Telemachos, dem ein böser Geist eingegeben hat, nach Kunde von seinem Vater auf dem Meere herumzuirren, und nun höre ich gar, dass die schändlichen Freier ihm mit einem Schiffe auflauern, um ihn zu töten, wenn er zurückkommt. Der ist also auch dahin, und Arkeisios herrlicher Stamm soll dann in Ithaka gänzlich aussterben. Aber erzähle du mir doch auch etwas von deinen Abenteuern und wie du hierher gekommen bist.« Jetzt fing der erfindungsreiche Mann ein langes Lügengewebe an, worin er sich für den Sohn eines kretensischen Fürsten ausgab und viel von seiner ehemaligen Tapferkeit und Kriegslist rühmte. Er putzte seine Erzählung mit einer Menge auffallender Abenteuer auf, wie er bald große Ehre genossen habe, bald in Sklaverei geraten sei. In Troja war er natürlich auch gewesen und hatte da den Odysseus kennengelernt, auch gute Waffengenossenschaft mit ihm gepflogen. Nachher wollte er wieder bei dem Könige der Thesproter etwas von ihm gehört haben, ja, er versicherte, Odysseus habe diesen König eben verlassen, um des Orakels wegen eine Reise nach Dodona zu machen, gerade als er, der Bettler, daselbst angekommen sei und was der Lügen mehr waren. »Gewiß, es ist, wie ich dir sage«, fuhr der Erzähler fort, »als ich bei dem Thesproterkönig zu Gaste war, hatte Odysseus sich eben nach Dodona begeben und wurde bald wieder zurückerwartet. Da zeigten sie mir noch die mitgebrachten, teils erbeuteten, teils geschenkten Güter, die er dort in Verwahrung gelassen hatte, und ich erstaunte über den gewaltigen Reichtum, den wohl der Nachkomme im 10. Gliede noch nicht verbraucht. Noch mehr, ich habe das Schiff gesehen, worauf ihn die Thesproter nach Hause senden wollten, sobald er von Dodona zurückkäme. Mich entsandte der König früher, weil ich schnell nach Dulichion zu fahren begehrte und gerade ein Kaufmannsschiff dahin abging. Ach, das war mein Verderben. Die Schurken auf dem Schiffe wollten ihren Vorteil von mir ziehen und mich irgendwo unterwegs als Sklaven verkaufen. Ich sah mich plötzlich von ihnen überwältigt. Sie rissen mir den Mantel samt dem Rocke vom Leibe und hängten mir die schmutzigen Lumpen um, in denen du mich hier siehst, um mein edleres Ansehen zu verbergen. An Händen und Füßen banden sie mich darauf und ließen mich im Schiffsraume liegen. So kam das Schiff hierher nach Ithaka. Sie legten an, um auszusteigen und am Lande die Nachtkost zu genießen. Mich ließen sie hilflos im Schiffe. Aber es war, als ob ein Gott mir die Bande lösen half. Sie gingen leicht auf, da ich's versuchte, und kaum fühlte ich mich frei, so ließ ich mich leise am Steuer hinunter, legte mich mit der Brust aufs Meer und schwamm seitwärts fort ans Gestade, heimlich und von keinem gesehen. Hier kroch ich in ein dickes Gebüsch und drückte mich an die Erde nieder. Bald darauf hörte ich sie fluchen und toben, daß ich entsprungen sei. Sie liefen auch viel am Gestade umher, indessen mochten sie es doch nicht für ratsam halten, tiefer ins Land zu gehen. Sie gaben also die Hoffnung auf, mich wiederzufinden, und reisten ärgerlich weiter. Da habe ich mich denn so hergeschlichen, bis ich eine menschliche Wohnung ersah, und ich freue mich nur, auf einen so verständigen Mann getroffen zu sein. Daran erkenne ich, dass die Götter die Erhaltung meines Lebens wollen. »Unglücklicher Fremdling«, versetzte der Sauhirt, »du hast mir das Herz bewegt. Aber sprich, warum hörst du nicht auf, mir von Odysseus vorzufabeln, der doch nimmer wiederkehrt? Glaube mir, dieses Märchen habe ich schon so oft gehört, dass mich's verdrießt, wenn mich einer von Neuem damit betrügen will. Damit wirst du dir meine Gunst nicht erschmeicheln, alter Mann, denn wenn ich dir Ehre erweise und liebe, so tue ich das einzig aus Achtung vor dem gastlichen Zeus und aus Mitleid mit deinem Schicksale.« »Nein«, rief Odysseus fast zürnend, »ich kann dich nicht in dem starren Unglauben lassen. Nicht einmal mein Schwur bewegt dich, mir Glauben zu schenken. Höre mich an, wir wollen einen Vergleich machen. Ich bleibe hier, bis Odysseus kommt, und ist er da, so sendest du mich, wohl ausgestattet mit Mantel und Leibrock, nach Dulichion, wohin mein Herz verlangt. Kommt dein Herr nicht in der bestimmten Zeit, so sollst du mich mit deinen Knechten binden und von diesem Felsen da hinabstürzen, damit auch andere Bettler sich scheuen, Unwahres zu schwatzen. Bist du nun zufrieden?« »Behüten mich die Götter«, erwiderte der Sauhirt, »dass ich so etwas täte. Das würde mir ein schönes Lob unter den Menschen erwerben, wenn ich einen armen Bittenden erst in die Hütte aufnähme und dann vom Felsen stürzte. Nimmer hätte ich ja Freudigkeit, nach solcher Tat zu Zeus zu beten.« Unter diesen Gesprächen war der Abend herangekommen, und die Unterhirten kehrten mit ihren Herden zurück. Ein gewaltiges Grunzen erscholl ringsumher, und es dauerte lange, ehe die borstigen Tiere alle in ihr Gehege hineinkamen. Als sie sich endlich gefügt hatten, befahl der Sauhirt den Knechten, ein fettes, fünfjähriges Mastschwein herbeizuholen, denn er meinte, ob die Freier nun unrechtmäßigerweise täglich eins verzehrten, oder ob er sich und seinem lieben Gaste auch einmal gütlich tue, das möchte wohl so ziemlich einerlei sein. Während die Knechte draußen waren, spaltete er Holz und legte es an das Feuer. Als nun das Schwein ankam, schnitt er der Sitte gemäß zuerst das Stirnhaar ab und warf es den Göttern zu Ehren in die Flamme, wozu er ein leises Gebet sprach. Dann schlug er das Tier mit einem eichenen Knüttel, daß es niedersank. Nun schlachteten es die Knechte und vergaßen nicht, die fetten Hüftenstücke den Göttern zu verbrennen. Danach schnitten sie auch das andere Fleisch in Stücke, steckten es an Spieße, brieten es langsam und nahmen es dann wieder herunter. Jetzt, da das Mahl bereitet war, ließ sich's der wackere Sauhirt angelegen sein, eine gerechte Teilung zu treffen. Er machte 7 Portionen. Die erste ward für die Nymphen und den Hermes hinausgetragen, die andern waren für seinen Gast, seine 4 Knechte und für ihn selbst bestimmt. Odysseus bekam einen langen Schnitt von dem fetten Rückgrate, ein Ehrenstück, welches man allemal dem Gaste zu reichen pflegte. Dieser freute sich herzlich darüber und sprach: »Braver Eumäos, mögest du von Zeus so geliebt werden als von mir, da du mich so mit Wohltaten überhäufst.« »Iß, mein unglücklicher Freund«, erwiderte der gutmütige Mann, »und freue dich dessen, was du hast, denn die Götter gewähren und versagen uns dies und jenes, wie es ihrer Allmacht gefällt.« Jetzt mischte er auch den Wein und sprengte den Göttern die ersten Tropfen. Dann reichte er dem Gaste den Becher. Einer der Knechte holte Brot herbei, derselbe räumte auch, nachdem sie alle gesättigt waren, die Überbleibsel wieder weg. Inzwischen war es Nacht geworden, und ein stürmischer Westwind sauste kalt durch die Hütte. Draußen regnete es in Strömen, und finstere Wolken verhüllten alle Sterne. Odysseus fror in seinen Lumpen kläglich, und der Sauhirt schien nicht daran zu denken, ihm seinen wärmenden Mantel abzutreten. Da ersann der Held einen Schwank, um zu versuchen, ob er ihn nicht durch List gewinnen könne. »Hört einmal«, sprach er, »du Eumäos und ihr anderen Hirten, weil mich eben der Wein heute so munter gemacht hat, so muß ich doch noch etwas Lustiges schwatzen. Es ist zwar nicht schicklich, dass ich es heraussage, aber weil ich einmal davon angefangen habe, so muß ich's wohl schon vollenden. Ich dachte soeben, wenn ich doch noch so rüstig und jugendlich wäre, als damals, als ich mit deinem Herrn vor Troja lag, und da fiel mir ein listiger Streich von Odysseus ein, womit er mir einmal aus großer Not half. Wir wollten uns eines Abends dicht an der Stadtmauer in einen Hinterhalt legen, Menelaos, Odysseus und ich. Wir hatten aber nur wenig Leute mit uns genommen. Da kam die Nacht heran, und wir legten uns in dicht verwachsenes Gesträuch zwischen Röhricht und Sümpfen. Auf einmal wurde der Himmel trübe, und ein gräulicher Nordwind pfiff uns durch die Haare. Schnee stöberte wie reif herunter und überzog uns die Schilde ganz mit Glatteis. Dabei war nun keiner übler dran als ich, denn die andern hatten alle ihre Mäntel bei sich, in diese wickelten sie sich und deckten ihre Schilde über die Schultern. So schliefen sie, ohne viel von dem Unwetter zu merken. Ich allein hatte unbedachtsamerweise keinen Mantel mitgenommen und mußte da im bloßen dünnen Leibrock in der Nässe liegen. Wahrhaftig, die Zähne klapperten mir und alle Glieder zitterten wie im Fieberfrost. Nach Mitternacht endlich, als ich's nicht länger aushalten konnte, stieß ich den Odysseus an, der mir zunächst lag, und sagte zu ihm: »Ach, ich sterbe fast vor Frost, ich habe keinen Mantel mitgenommen, hilf mir doch!« »Still«, sagte er leise flüsternd, »der Not ist abzuhelfen.« Und nun räusperte er sich laut und schrie die anderen vom Schlaf auf. »Hört, Freunde«, rief er, »mich schreckte soeben ein bedenklicher Traum. Unser sind so wenige, und wir haben uns so weit von den Schiffen entfernt. Wenn doch einer geschwind zu Agamemnon liefe und ihm sagte, dass er uns Hilfe schickte.« Da war sogleich ein dienstfertiger Helfer bei der Hand, Thoas, Andrämons Sohn, der sprang hurtig auf und ließ seinen warmen Mantel liegen. Schnell warf mir Odysseus ihn zu, und ich hüllte mich lachend hinein und schlief sanft bis an den Morgen. »Seht, Freunde, da dachte ich nun, wenn ich noch so stark und jugendlich wäre wie damals, da gäbe mir vielleicht jetzt auch einer von euch einen Mantel zur Nacht, entweder aus Liebe oder aus Scheu vor meiner Stärke. Aber freilich, der unansehnliche Mann in dem Gewande des Bettlers wird verachtet.« Die Männer lachten, und der Sauhirt gewann den beredten Gast immer mehr lieb. »Höre«, sprach er, »du hast nicht unziemlich geredet, dein Gleichnis passt sehr wohl. Darum will ich dir auch geben, was ich habe. Hier ist noch ein alter Mantel, nimm ihn für die Nacht, aber morgen musst du ihn zurückgeben und deine Lumpen wieder umwerfen, denn wir Hirten haben nur wenige Kleider, und jeder braucht das seinige selbst. Kommt aber Telemachos zurück, so schenkt er dir gewiß eine ordentliche Kleidung und geleitet dich, wohin du verlangst.« Indem er dies sprach, bereitete er dem Gaste am Feuer ein Lager von Schaf- und Ziegenfellen und legte ihm den Mantel zur Decke hin. Neben Odysseus legten sich die Knechte nieder, aber der Oberhirt schlief nicht in der Hütte, sondern seine Herden sorglich hütend, nahm er nahe dabei sein Lager in einer Felskluft, die ihn gegen den Nordwind schützte und sein ganzes Reich übersehen ließ. Odysseus freute sich innerlich der gewissenhaften Treue, womit der brave Mann die Güter seines abwesenden Herrn bewachte. Er sah, wie derselbe ein scharfes Schwert umgürtete, dann den dicken Mantel überwarf und zuletzt die schwere Lanze zur Hand nahm, um jeden Räuber abzuwehren. Zu seinem Lager nahm er nichts als ein zottiges Ziegenfell mit. Ende von Abschnitt 10. Abschnitt 11 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 11. Abend. Telemachos Rückkunft. Die Göttin Athene hörte unterdessen nicht auf, für ihre Lieblinge tätig zu sein. Noch in der Nacht ging sie nach Sparta in den Palast des Menelaos, um Telemachos an die Rückreise zu erinnern. Sie trat an sein Bett und fand ihn noch wach, weil die ängstliche Sorge um den geliebten Vater ihn nicht ruhen ließ. »Auf, Telemachos«, rief sie ihm zu, »nicht länger ziemt es dir, fern zu weilen von deinem Hause, wo übermütige Gäste schalten. Auf, damit sie nicht alles verzehren und deine Reise ganz fruchtlos sei. Dringe bei dem mutigen Menelaos auf schnelle Entsendung, damit du die Mutter noch ungefährdet im Hause treffest, denn Vater und Brüder bedrängen sie jetzt mehr als sonst, und es ist nahe daran, dass Eurymachos sie gewinnt, der die meisten Geschenke bietet und nach der Hochzeit noch mehr zu geben verspricht. Geschieht das, so nimmt sie ihr ganzes Eigentum aus deinem Hause mit sich, und was bliebe dir dann noch übrig? Noch will ich dir etwas vertrauen, das du dir zu dringlicher Warnung dienen lassen magst. Die tapfersten der Freier lauern wachsam auf dich in dem Sunde, der Ithaka von Same trennt, Fußnote, Same oder Samos, sonst bei den alten Kephallonia, jetzt Kephallonia, die größte der Inseln des Ionischen Meeres im Westen Griechenlands, gebirgig und daher wenig fruchtbar. Ende Fußnote. Um dich zu ermorden, bevor du die Heimat erreichst. Doch hoffe ich, ihr tückischer Plan solle zu Schanden werden. Du also halte dein Schiff so viel als möglich in einiger Entfernung von den Inseln, umsegle sie in weitem Bogen und lande dann am nördlichen Ende von Ithaka, fahre auch nur bei Nacht, um ihnen desto sicherer zu entrinnen. Bist du glücklich gelandet, so lass sogleich die Genossen nach der Stadt rudern, du selbst aber gehe allein nach der Hütte des Sauhirten Eumäos, der dir mit treuer Liebe anhängt. Dort bringe die Nacht zu. Am folgenden Morgen lass ihn dann in die Stadt gehen und der lieben Mutter heimlich verkündigen, dass du gesund und wohlbehalten von deiner Reise aus Pylos zurückgekommen seiest. Mit diesen Worten verschwand die Göttin. Telemachos hatte nun keine Ruhe mehr, und obgleich die Sterne noch am Himmel glänzten, so weckte er doch schon seinen Genossen, den Sohn des Nestor, und trieb ihn an, schnell die Rosse vor den Wagen zu schirren. »Nun warte doch«, murrte dieser, »es ist ja noch finstere Nacht. Wie würde sich's denn schicken, wenn wir dem edlen Menelaos so heimlich davonführen, ohne dass er dir ein Geschenk gereicht und ein freundliches Wort zum Abschiede gesagt hätte? Schlaf nur noch einmal ein. Wenn die Morgenröte das Dunkel verscheucht, wollen wir aufbrechen.« Als endlich der Morgen dämmerte, war auch schon der treffliche Menelaos bereit und erkundigte sich nach seinen Gästen. Telemachos bat ihn sogleich um schnelle Entsendung. »Wie du willst, mein Lieber«, antwortete Menelaos, »ich wäre ein eigennütziger Freund, wenn ich dich wider deine Absicht hier aufhielte. Auch weiß ich sehr gut, dass man anderen selbst mit aller Wohlmeinung und Liebe lästig werden kann, und ich meines Teils halte es immer mit dem Satze, besuch dich ein Freund, so pflege ihn, und will er gehen, so lass ihn ohne Zwang. Aber ich muß dir doch ein Gastgeschenk mitgeben und den Weibern befehlen, daß sie uns zum Abschiede noch einen schmackhaften Imbiss bereiten. So lange darfst du schon noch verziehen. Es reiset sich gleich besser, wenn man sich vorher mit Speise und Trank gut bedacht hat. Und wenn du vielleicht noch weiter auf Kundschaft durch Hellas ausziehen willst, etwa nach Argos, so will ich gern dein Begleiter sein. »Ach nein, du göttergleicher Herrscher der Völker«, sprach Telemachos, »mich verlangt sehnlich nach Hause, denn ich bin heimlich von dort weggegangen, ohne den meinen einen Schutz zurückgelassen zu haben, und es tut wahrlich Not, dass ich auf meine Habe achte.« Jetzt gebot Menelaos den Mägden, eiligst das Mahl zu bereiten. Ein Diener mußte Feuer anzünden, um das Fleisch zu braten, und inzwischen ging der treffliche Wirt in die Vorratskammer, worin sein bestes Gut verwahrt lag, um dem scheidenden Gaste ein Ehrengeschenk auszusuchen. Auch Helena ging dorthin und öffnete ihre Kleidertruhe voll schön gewirkter Gewänder, die sie selbst mit kunstfertiger Hand gearbeitet hatte. Sie nahm das Größte und Schönste heraus und ging damit zum Telemachos. Menelaos folgte mit einem goldenen Becher und einem schön geformten silbernen Kruge. »Möge dir Zeus«, sprach er, indem er ihm die Geschenke überreichte, »eine glückliche Heimkehr gewahren. Siehe, ich schenke dir hier von allem, was ich habe, das Prächtigste, ein Geschenk des Sidonierkönigs Phädimos, das er mir verehrte, als ich durch Phönikien kam. Wahrlich, es ist so künstlich gearbeitet, als habe Hephaistos selbst den Becher verfertigt.« »Auch ich will dir ein Geschenk reichen«, sprach darauf Helena und trat mit dem herrlichen Gewande hervor. »Sei dir's ein Andenken von Helenas Hand, und am Hochzeitstage schmücke es festlich deine junge Braut. Bis dahin mag es dir die liebe Mutter in ihrer Kiste aufheben. Lebe wohl und kehre fröhlich von hinnen heim in dein stattliches Haus zu dem Gute deiner Väter.« Telemachos empfing die köstlichen Gaben mit dankbarer Freude und übergab sie seinem jungen Gefährten Peisistratos, der sie still bewundernd in den Wagenkorb packte. Hierauf gingen sie alle in den Saal und setzten sich nieder. Die Diener stellten Tische vor einem jeden hin, eine Magd besprengte ihnen aus goldener Kanne die Hände, während sie zugleich ein Waschbecken unterhielt, ihr folgten die Schaffnerin mit Körben voll reichlichem Vorrats an Brot und Fleisch, und des Königs Sohn selber füllte aus dem Mischkruge die Becher ringsum. Als sie sich gesättigt hatten, brachen die beiden Jünglinge eilends auf, Peisistratos schirrte die Rosse an, ergriff die Peitsche, und so stiegen sie ein. Menelaos ging noch mit einem Becher Weins neben dem Wagen her und begleitete sie mit Helena durch die Hallen und den Vorhof. Vor dem Tore hielt er ihre Rosse nochmals an, trank ihnen mit einem Handschlage zu und rief, »Lebt recht wohl, ihr Jünglinge, und grüßt mir den alten Vater Nestor. Wahrlich, wie ein Vater hat er mich immer geliebt, als wir vor Troja kämpften.« »Gern wollen wir's ausrichten«, erwiderte Telemachos, »wie du gesagt hast. O, daß auch ich meinen Vater fände, wenn ich heimkehre, damit ich ihm erzählen könne, wie freundlich ich von dir beherbergt und gepflegt worden bin und wie reichlich du mich beschenkt hast.« Als er noch so redete, siehe, da flog zur Rechten ein Adler bei ihnen vorüber, der eine große geraubte Gans in den Klauen trug. Männer und Weiber des Hofes, von dem er sie entführt hatte, liefen mit Geschrei hinterher, um dem Adler die Beute wieder abzujagen, er aber stürmte mit ausgebreiteten Flügeln vor den Rossen vorbei und schwang sich hoch in die Luft. Da freuten sich Menelaos und Helena und die beiden Jünglinge im Wagen über die Maßen. »Aber das ist doch auch nicht löblich«, unterbrach hier Wilhelm den Lehrer, »sich über anderer Schaden zu freuen.« »Nicht doch, Kind, darüber freuten sie sich nicht, sondern weil sie nach dem Glauben jener Zeiten in dem ganzen Vorfalle ein verheißendes Zeichen der Götter erblickten. Sie meinten nun, der Erfüllung ihrer eben ausgesprochenen Wünsche gewiss zu sein. Man sah im Altertume, wie zum Teil auch noch jetzt, in jeder plötzlichen, unerwarteten, auffallenden Erscheinung ein Wahrzeichen von höherer Hand und folgerte daraus Heil oder Unheil. Am meisten beobachtete man die Vögel, denen die freiere, durch nichts gehemmte Bewegung in der Luft an sich schon etwas Wunderbares, fast Geisterhaftes verlieh. Und wie die Griechen aus dem Fluge und dem Geschrei der Vögel die Zukunft weissagten, so übten auch die Römer eine Kunst der Vogelschau in sogenannten Auspicien und Augurien, und besondere Priester waren mit diesem Amte beauftragt. Auch bei den Deutschen galten die Vögel für Boten wichtiger Nachrichten. Flog der Vogel zur rechten Hand, so galt das für glücklich, das Fliegen zur linken aber für unglücklich. Hier übernahm Helena, scharfsichtigern und schnelleren Geistes als die anderen, das Geschäft der Deutung, denn kaum hatte sie die Erscheinung wahrgenommen, so rief sie freudig aus: »Hört, was die Götter mir jetzt in die Seele rufen und was sicher geschehen wird. So wie dieser Adler die Gans packt und, sie erwürgend, ins Gebirge zu seinem Nest zurückkehrt, so wird Odysseus mit dem Racheschwerte in seinem Hause eintreffen und den übermütigen Freiern Tod und Verderben bringen.« »O, das gebe Zeus«, rief Telemachos, indem er die Pferde zu raschem Jagen antrieb. Sie eilten von dannen und rannten den ganzen Tag und brachten die beiden Jünglinge am Abend zu einem Hause, in welchem der schon erwähnte Gastfreund Diokles sie freundlich beherbergte. Am folgenden Tage setzten sie ihre Reise fort und kamen nach Pylos. Telemachos wünschte sehr, nicht länger hier aufgehalten zu werden. Er bat daher den jungen Peisistratos, ihn sogleich ans Gestade zu seinem Schiffe hinzufahren und ihn in der Stadt bei dem Vater Nestor bestens zu entschuldigen, dass er an seinem Hause diesmal so vorübergehe. Peisistratos übernahm die Entschuldigung, setzte seinen Freund bei dem Schiffe ab und fuhr allein nach der Stadt zurück. Telemachos befahl seinen erfreuten Gefährten, das Schiff sofort segelfertig zu machen. Sie richteten den Mast auf, spannten die Segel aus, lösten das Seil, mit dem das Fahrzeug am Lande befestigt war, und setzten sich auf die Ruderbänke. Telemachos, hinten am Steuer sitzend, goss der Athene zu Ehren unter stillem Gebete ein Trankopfer ins Meer, und nun ruderten sie bei nächtlicher Stille davon. Ein günstiger Wind begleitete ihre Fahrt. Währenddessen saß in der Hütte des wackern Eumäos der Bettler Odysseus und schmauste mit den Hirten bei der kärglichen Abendmahlzeit. Er unterhielt sie mit manchem Gespräche, und um zu erforschen, ob er wohl noch ein paar Tage länger hier verweilen dürfe, fing er gewandt genug also an: »Fürwahr, Eumäos, ich bin dir nun lange genug beschwerlich gewesen und denke, morgen mit dem Frühesten nach der Stadt zu gehen. Darum aber lass mich noch das eine von dir bitten, dass du mir einen Menschen mitgebest, der mir den Weg bis an die Häuser zeige. Durch die Gassen will ich mich dann wohl selber finden. Ich möchte wohl gern einmal die schöne Penelope sehen und auch den Tumult der Freier im Palaste. Ich will mich unter sie mischen, denn, magst du wissen, ich verstehe mich gar trefflich auf häusliche Dienste. Im Feuer anmachen, Holz spalten, Braten vorlegen, Wein mischen und was dergleichen Dinge mehr sind, welche bei vornehmen Leuten gefordert werden, tut mir's kein Mensch zuvor.« »Alter, wo denkst du hin?« rief Eumäos zürnend aus. »Das würde dir übel bekommen, wenn du unter den Schwarm der Freier gerietest, deren Trotz und Gewalt ja wahrhaftig bis zum Himmel reicht. Nein, mein Freund, solcher Diener bedürfen sie nicht, die haben ganz andere Leute. Jünglinge in schön geschürzten Kleidern, das Haar und das Antlitz von Salben duftend, harren ihrer Befehle, und unter denen würdest du eine schlechte Rolle spielen. Aber warum willst du denn fort? Du bist ja hier keinem beschwerlich. Warte doch wenigstens, bis des Odysseus Sohn von seiner Reise zurückkehrt. Der schenkt dir gewiß einen schmucken Mantel und Rock und sendet dich zu Schiffe, wohin dein Herz begehrt.« Das wollte der schlaue Odysseus nur hören. »Trefflicher Sauhirt«, erwiderte er, »möge dich Zeus so lieben, wie ich dich liebe, der du mir nach langer Trübsal Ruhe in deiner Hütte gewährst, denn es ist doch nichts trauriger, als unstet und flüchtig zu leben. Nun, weil du mir denn zu bleiben vergönnst, so erzähle mir doch noch etwas von den Eltern deines lieben Herrn. Lebt Vater und Mutter noch, oder sind sie schon tot?« »Ja«, antwortete der Sauhirt mit Achselzucken, »der Vater, der alte Laertes, lebt zwar noch, aber wie lebt er? Alle Tage fleht er weinend zu den Göttern, dass sie ihn doch von dem Grame erlösen möchten, den er so lange schon um den lieben Sohn im Herzen trägt. Er wünscht sich sehnlich den Tod und kann doch nicht sterben.« Die Mutter hat es so lange nicht zu ertragen vermocht. Sie ist dem Kummer erlegen und ruht längst im Grabe. Ach, als die gute Frau noch lebte, da hatte auch ich noch Lust am Leben, denn sie hatte mich von Kindesbeinen an geliebt und mir immer viel Gutes erwiesen. Sie zog mich auf mit ihrer eigenen Tochter, die nachher nach Samos vermählt ward. Die jetzige Königin ist wohl auch freundlich gesinnt, aber die Arme darf nicht tun, wie's ihr das Herz eingibt, denn sie muß ja in beständiger Furcht vor den frechen Freiern leben und wagt sich den Tag über kaum herunter von ihrem Gemach. Ach, das war sonst ein gar anderes Leben. Und unsereins sieht es doch gern, sobald er einmal nach der Stadt kommt, wenn er liebreich aufgenommen wird von der Herrschaft, auch wohl hier und da einen leckern Bissen davon trägt, den er mitnehmen kann aufs Land. »Ei«, unterbrach ihn hier der Gast, »so bist du schon als Kind deiner Heimat entführt worden. Sage, wie ging das zu? Wurde etwa deine Vaterstadt von Feinden verheert und verbrannt, oder raubten dich vorüberziehende Schiffer, als du allein bei den Schafen auf dem Felde warest?« Der ehrliche Sauhirt gab dem Odysseus auf seine Frage folgenden Bescheid. »Dort über Ortygia hin liegt eine Insel, Syria mit Namen. Vielleicht hast du auch von ihr gehört. Sie ist eben nicht sonderlich bevölkert, allein die Menschen leben dort in glücklicherem Frieden und wissen von keiner Krankheit. Nur das Alter führt sie sanft hinweg zur Ruhe der Toten. Über dieses gute Völkchen herrschte mein Vater als König. Er war ein würdiger Mann und an Ansehen den Göttern zu vergleichen. Ich war ein kleiner Knabe, der im Hause herumlief, als gerade ein phönikisches Schiff bei uns landete, welches vielerlei künstliche Sachen zum Verkauf brachte und des Handels wegen lange an unserer Küste liegen blieb. Die Phöniker, gewandte, verschlagene Krämer, machten in allen Häusern Bekanntschaft und kamen auch in meines Vaters Wohnung. Nun hatten wir damals eben eine phönikische Magd, schön von Wuchs und Angesicht, die mein Vater als Sklavin gekauft und teuer bezahlt hatte. Diese fing mit einem der Schiffer einen vertraulichen Umgang an. Der Schiffer versprach ihr, sie in ihr Vaterland zurückzubringen, und sie willigte mit Freuden ein. Aber, so kann Liebe betören, die Treulose versprach ihrem Buhlen, sie wolle an Kostbarkeiten aus meines Vaters Hause mitnehmen, was sie verbergen könne, und mich wolle sie dazu fortführen, denn von mir würden sie gewiß einen beträchtlichen Gewinn erhalten. Ich hing in kindlicher Arglosigkeit an dem Mädchen, und wenn sie ausgeschickt ward, begleitete ich sie immer. So war es gar nicht auffallend, dass sie mich mit fortführte. Es war verabredet, dass keiner der fremden Männer öffentlich mit dem Mädchen reden sollte, um allen Verdacht zu vermeiden. Aber wenn sie von unserer Insel genug erhandelt haben würden und absegeln wollten, dann sollte einer in unseren Palast kommen und ihr einen Wink geben, dass es nun Zeit sei. Wirklich kam auch einmal der Phöniker zu uns mit einem goldenen Halsgeschmeide, das er den Frauen des Hauses zum Verkauf anbot. Ich stand einfältig dabei und sah den fremden Mann an, und als meine Mutter und viele andere Weiber, auch die Mägde im Hause, sich neugierig drängten, das Halsband genau zu besehen, da bemerkte ich, dass der Mann dem Mädchen allerlei Zeichen machte, die sie mit Nicken erwiderte. Endlich kaufte meine Mutter den Schmuck, und der Phöniker ging weg. Gleich darauf nahm ich das Mädchen bei der Hand, und als wir durch den Vorsaal gingen, steckte sie drei goldene Ringe in ihren Busen. Hierauf ging sie mit mir zum Hause hinaus und nach dem Hafen zu. Ich trabte lustig mit und ahnete nichts Böses. Die Schiffer hoben mich ins Schiff und ruderten eiligst fort. Ich schrie oft, aber das Mädchen redete mir zu und die Männer drohten. Am siebenten Tage starb das Mädchen plötzlich auf dem Schiffe und die Männer warfen sie ins Meer. Bald darauf kamen sie hier in Ithaka vorbei und legten dort in der Bucht an. Ihr erstes war, mich auszubieten, und alsbald kaufte mich auch Laertes, der damals hier König war, und übergab mich seiner Gattin zur Erziehung. So ist denn aus dem Königssohne ein Schweinhirt geworden. »Armer Mann«, sagte Odysseus, »du hast mir durch deine Erzählung das Herz im Busen bewegt. Aber dennoch bist du glücklicher als ich, da du einen liebreichen Herrn gefunden hast, der dir reichlichen Unterhalt und ein ruhiges Alter gewährt. Sieh mich an, von endloser Not verfolgt und in der ganzen Welt umhergeirrt, sehe ich noch immer nicht das Ziel vor mir.« Über diesen Gesprächen war die Mitternacht hereingebrochen, und die Knechte hatten sich längst schon ringsumher zur Ruhe gelegt. »Jetzt wollen wir ein wenig schlummern«, sagte der Sauhirt. »Wir hätten es schon früher gekonnt, aber die verplauderten Stunden gereuen mich nicht. Denn auch das ist süß, sein Herz ausschütten zu können, und du bist mir ein lieber, verständiger Gast, mit dem ich gern frei und offen rede. Zum Schlafen ist ja immer noch Zeit, und zu viel Schlaf ist ohnehin schädlich.« In derselben Nacht hatte sich das Schiff, das den Telemachos trug, der Insel Ithaka glücklich genähert, ohne von den Spähern bemerkt zu werden, und mit dem ersten Strahle der Morgenröte landete es an der nördlichen Küste. Telemachos stieg mit seinen Gefährten aus und opferte. Der gute Jüngling wußte nicht, wie nahe er seinem geliebten Vater war. Er legte sich die glänzenden Sohlen an und nahm die schwere Lanze in die Hand, im Begriff, sich von seinen Genossen zu trennen, denen er nach der Stadt zu rudern befahl. Er bestellte sie auf morgen zu sich in seines Vaters Palast, um ihnen den Reisedank, ein stattliches Mahl von Fleisch und Wein, zu entrichten. Eine Sorge nur hatte Telemachos noch. In Pylos hatte sich zu der Reisegesellschaft ein Seher aus Argos, Theoklymenos, gesellt und um ein Plätzchen im Schiffe gebeten. Man hatte ihn gern bis Ithaka mitgenommen, allein er wollte weiter, und Telemachos fürchtete so viel von den Freiern, dass er es kaum wagte, einen Gast in sein Haus mitzubringen. Es ward also beratschlagt, wo man den Fremden beherbergen wolle, und Telemachos schlug gerade seinen ärgsten Feind, den Eurymachos, den übermütigsten Freier seiner Mutter, vor, weil dieser der angesehenste Mann auf der Insel sei und ihn am anständigsten bewirten und weitersenden könne. »Er ist jetzt«, fuhr er fort, »da mein Vater fern ist, hier fast unumschränkter Gebieter und will eben darum meine Mutter heiraten, damit er mit meines Hauses Gütern auch die Königswürde und den Vorsitz in der Volksversammlung überkomme, der auf unserm Hause ruht. Nur Zeus mag wissen, ob er seinen Zweck erreichen wird oder nicht.« Indem er dies sagte, siehe, da flog ihnen zur Rechten ein Habicht auf, der eine Taube in den Klauen hielt und sie im Fluge so zerriss, daß die Federn zwischen Telemachos und seinem Schiffe zur Erde niederfielen. Da zog Theoklymenos, der kundige Seher, den Jüngling rasch beiseite und sprach heimlich zu ihm: »Freund, was du jetzt gesagt hast, wird nimmer erfüllt werden. Dieses Götterzeichen sagt mir, daß die Herrschaft über die Fürsten von Ithaka ewig bei deinem Hause bleiben wird.« Telemachos freute sich herzlich der Weissagung und nahm von dem Fremden Abschied, den einer der Gefährten sogleich in Eurymachos Wohnung begleitete. Er selber ging in des Sauhirten Hütte, wie ihm Athene befohlen hatte. Ende von Abschnitt 11. Abschnitt 12 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölfter Abend. Wiederfinden. Als Telemachos das Gehöft des Oberhirten erreichte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Die Hirten hatten sich mit ihren Herden schon in Feld und Wald zerstreut, und der biedere Eumäos lagerte mit dem Odysseus um die lodernde Flamme, an welcher sie sich eben ein Stück Fleisch zum Imbiss gebraten hatten, das sie nun in behaglicher Ruhe verzehrten. Da hörten sie Tritte vor der Tür. »Horch«, sagte Odysseus, »ich höre Tritte, und doch bellen die Hunde nicht. Gewiß besucht dich einer der andern Hirten oder sonst ein Bekannter.« Kaum war das Wort gesprochen, so stand der schlanke Telemachos an der Schwelle, und alle Hunde sprangen schmeichelnd an ihm in die Höhe und umschnoberten ihn freudig. Dem überraschten Sauhirten fiel vor Freuden das Geschirr aus der Hand, in welchem er eben den Wein mischen wollte, und hastig eilte er hinaus dem kommenden Herrn entgegen. Er schlang seine Arme um ihn, wie ein Vater um den lange entbehrten Sohn, küßte ihm Wangen und Augen, Mund und Hände, benetzte ihn mit Tränen, küßte ihn wieder und sah ihn froh verwundert an, als sähe er einen vom Tode Erstandenen. Spät erst kam er zu Worte, und mit dem Tone des zärtlichsten Vaters rief er aus: »Kommst du, Telemachos? Bist du da, du Trautester? Ach, ich fürchtete schon, dich nimmer wiederzusehen, da ich hörte, du wärest nach Pylos geschifft. Aber tritt doch herein, geliebter Sohn, daß mein Herz sich deines Anblicks in Ruhe erfreue. Du bist mir ohnehin ein seltener Gast, denn du kümmerst dich gar nicht um uns arme Hirten, in der Stadt gefällt es dir besser. Das Leben unter den Freiern in Saus und Braus macht dir wohl mehr Freude.« »Wie du nur so reden kannst, Alter«, versetzte der verständige Jüngling. »Aber lass das jetzt. Ich komme vor allen Dingen, dich zu fragen, ob noch zu Hause alles beim Alten ist, oder ob meine Mutter unterdessen einem der Freier Gehör gegeben hat und mein armes Haus verlassen dasteht.« »Nicht doch«, entgegnete der Sauhirt, »noch sitzt sie und verweint ihre Tage und Nächte in deinem Palaste. Du wirst sie wiederfinden, wie du sie verlassen hast.« Jetzt erst traten die beiden in die Hütte. Der Sauhirt nahm dem Königssohne die Lanze ab und stellte sie in einen Winkel. Der unbekannte Bettler, dem das Herz beim Anblick des schönen Sohnes mit freudigen Schlägen klopfte, unterdrückte seine tiefe Bewegung. Mit der Ehrerbietung eines Armen stand er von dem Lager auf, um seinen Platz dem Fremden einzuräumen, aber der bescheidene Telemachos hielt ihn zurück und sprach: »Bleib sitzen, Fremdling, ich finde wohl sonst noch ein Plätzchen. Eumäos wird mich schon unterbringen.« Odysseus setzte sich wieder, und der Sauhirt machte sogleich einen neuen Sitz von Reisig und Schaffellen zurecht, welchen Telemachos einnahm. Dann holte er die Überreste der vorigen Mahlzeit herbei und reichte dem Letztern zu essen, mischte auch Wein für seine Gäste und bot freigebig dar, was er hatte. Nachdem das Mahl beendigt war, fragte der Jüngling den Sauhirten, was er da für einen Gast bekommen habe und wie derselbe hier angelangt sei. »Er sagt, er stamme aus Kreta«, erwiderte der Hirt, »und habe große Reisen gemacht und auf denselben viel Ungemach erduldet. Thesprotische Männer haben ihn zu Schiff hierher gebracht, und nun harret er auf weitere Entsendung. Ich gebe ihn dir anheim, zumal ich ihn längst auf deine Freundlichkeit vertröstet habe.« »Wehe mir«, entgegnete seufzend Telemachos, »woran erinnerst du mich? Weißt du doch selbst, wie mir's geht. Wie kann ich jetzt einen Fremden in meinem Hause beherbergen? Siehe, ich selber bin noch jung, und mein Arm ist noch nicht stark genug, um den Gast vor den Frevlern zu schützen. Auch der Mutterherz schwankt in bangen Zweifeln, ob sie im Hause bleiben oder ob sie einem mächtigen Freier ihre Hand bieten soll. Gern täte ich wahrlich an dem guten Manne, was das Herz gebietet, aber ich weiß nur ein Mittel. Behalte du ihn in deiner Hütte, da er nun einmal zu dir gekommen ist und dir wohl auch sonst nicht missfällt. Ich will unterdessen Speise und Trank für ihn täglich heraussenden, damit er dir nicht zur Last werde. Auch einen Mantel und Rock und ein Schwert will ich ihm schenken und dann ihn entsenden, wohin er begehrt. Pflege du ihn indessen, wie du nur kannst. Er selber, denke ich, wird mir's nicht verargen, dass ich ihn nicht in den frechen Schwarm der Freier einführe, denn ihn und mich würde es kränken, wenn er dort verhöhnt und beschimpft würde.« Jetzt nahm Odysseus das Wort und sagte so demütig, wie es seiner Bettlertracht geziemte: »Lieber, wenn mir's vergönnt ist, auch ein Wort mitzureden, glaube mir, was ich da höre von der verruchten Wirtschaft in deinem Hause, verwundet mein innerstes Herz, und ich kann gar nicht begreifen, wie solch ein Frevel möglich ist. Sage mir doch, leidest du das willig, oder ist dir das Volk etwa nicht gewogen, oder hast du habgierige Brüder, die dich verderben wollen? Wahrlich, wäre ich Odysseus' Sohn, eher sollte mir ein Fremder das Haupt vom Rumpfe schlagen, als ich solchen Gewalttätigkeiten ruhig zusähe. Ja, fiele ich auch in dem ungleichen Kampfe, besser tot als lebend solche Schmach erdulden. Immerfort mit anzuschauen, wie man Fremdlinge kränkt und verstößt, die Mägde des Hauses nichtswürdig missbraucht und allen Reichtum des Hauses verprasst, das ist abscheulich, abscheulich!« »Lieber«, antwortete Telemachos, »du sprichst wie ein Fremder. Nein, weder verabscheut noch verfolgt mich das Volk. Ich habe auch keine bösen Brüder, denn immer hat sich unser Stamm nur in einzelnen Söhnen fortgepflanzt. Arkeisios, mein Urgroßvater, zeugte den einzigen Laertes, Laertes den einzigen Odysseus, und auch ich bin meines Vaters einziger Sohn. Aber in meinem Hause prassen ja alle Fürsten, so viele hier in Ithaka sind und so viele die benachbarten Inseln, Dulichion, Same und Zakynthos, bewohnen, über 100 an der Zahl. Was vermag ich Einzelner gegen eine solche Schar?« »Aber höre, Vater Eumäos, jetzt musst du mir einen Gefallen tun. Mache dich auf nach der Stadt und sage meiner Mutter heimlich, dass ich gesund aus Pylos zurückgekommen bin. Doch hüte dich, dass keiner der Freier es hört. Ich bleibe indessen hier, bis du wieder zurückkehrst.« »Wohl«, sprach der Sauhirt und stand auf. »Wie wär's, wenn ich auch dem alten Laertes die Botschaft brächte? Der arme Mann soll nichts genossen haben vor Gram, seitdem er weiß, dass du weg bist. Er würde sich gewiß sehr freuen.« »Recht gut«, versetzte Telemachos, »aber du darfst mir nicht zu lange ausbleiben. Der Großvater wohnt doch weit ab von der Stadt. Die Mutter mag eine alte Dienerin mit der Botschaft zu ihm hinaussenden. Hörst du, sag ihr das.« »Gut, gut«, sprach der Hirt und band sich die Sohlen unter die Füße, nahm den Stab in die Hand und ging. Noch sah ihm Odysseus nach, als ihm durch die halb geöffnete Pforte die Gestalt eines schönen, schlanken Mädchens erschien, die ihm herauszukommen winkte. Die Hunde krochen schweigend in die Winkel, denn sie sehen Geister und erkennen den nahenden Gott, auch wenn er dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Telemachos gewahrte die Erscheinung gar nicht. Odysseus aber ahnte sogleich die Nähe seiner göttlichen Freundin und ging unter einem Vorwande zur Tür hinaus. Hastig ergriff ihn Athene und sprach: »Edler Odysseus, jetzt ist es Zeit, jetzt entdecke dich deinem Sohne und beratschlage mit ihm, wie ihr den Freiern in der Stadt ein Ende bereiten wollet. Ich selber werde mich euch nicht lange entziehen, denn auch mich drängt die Begierde nach dem Rachekampfe.« Indem sie dies sprach, berührte sie ihn mit ihrem goldenen Stabe, und augenblicklich verwandelte sich der Bettlerkittel in einen schönen, purpurwolligen Mantel, das verschrumpfte Gesicht in ein männlich blühendes Antlitz, und der haarlose Scheitel bedeckte sich mit glänzenden, dunkelbraunen Locken. Mit königlicher Würde trat er in die Hütte, der kurz zuvor in Lumpen hinausgegangen war. Telemachos staunte und sah ihn zweifelhaft, ja, bange an. Er glaubte, ihn versuche ein Gott. »Fremdling«, redet er ihn mit ungewisser Stimme an, »wie erscheinst du mir jetzt so anders in Kleidung und Gestalt? Ha, ich ahne es, mir naht ein Gott. O, schone unser heiliges Wesen und sei uns gnädig. Gern wollen wir dir Geschenke und Opfer bringen.« »Sohn«, rief Odysseus mit funkelnden Augen und schloss ihn freudig in die Arme, »nein, ich bin kein Gott, wie wäre ich Unsterblichen ähnlich. Dein Vater bin ich, um den du so lange trauerst, um den du so viele Schmach von den trotzigen Männern ertragen hast. Ich bin Odysseus.« Jetzt rannen die lange verhaltenen Tränen und mischten sich mit unaufhörlichen Küssen. Ja, in diesem Augenblicke dünkte sich Odysseus ein Gott, denn des Wiedersehens himmlische Freude, des Wiedersehens Freude in dem lange ersehnten Vaterlande durchschauerte alle seine Glieder. Vergessen war in diesem Augenblicke der Umarmung aller Kummer der vergangenen Jahre, alle Not der Irrsale und Schiffbrüche, aller Schmerz der oft getäuschten Hoffnung. Verschwunden war auch die Besorgnis vor den noch zu bestehenden Wagnissen. Er hielt den lieben Sohn in den Armen, den er einst als einen Säugling in den Windeln verlassen hatte, und der jetzt in stummem Erstaunen vor ihm stand und immer noch nicht glauben konnte, daß der verwandelte Bettler etwas anderes als ein Gott, daß er gar sein Vater sei. »Zweifle nicht länger, lieber Sohn«, fuhr Odysseus fort, »nicht ich selber bewirkte das Wunder, sondern Athene, die mit mir ist. Götter vermögen ja alles, sie wissen nach ihrem Gefallen, einen sterblichen Mann zu verherrlichen und zu entstellen. Ja, ja, ich bin's, bin der 20 Jahre entfernte, weit umhergetriebene Odysseus. Und du bist mein teurer, mein geliebter Sohn, und das ist meine Freude. Ja, Kind, das ist meine höchste Freude, dass ich dich hier in meinen Armen halte.« Er konnte vor Schluchzen nicht weitersprechen, und sie weinten lange und herzlich, Brust an Brust und Arm in Arm verschlungen, Vater und Sohn. Zuweilen sahen sie sich schweigend an und weinten dann wieder und redeten nichts, aber in ihren stummen Tränen floß gleichsam ihre ganze Liebe hin. Endlich begannen die zärtlichen Fragen, deren manche der Vater auf müßigere Tage verweisen mußte. Vor allem war die Hauptsache zu besprechen. »Die Freier müssen ermordet werden. Wir beide und Athene und Zeus, denke ich, werden hinreichend sein«, sagte Odysseus. »Du gehe nur morgen früh nach der Stadt und geselle dich sorglos unter die Freier. Bald werde ich mit dem Sauhirten nachkommen und als Bettler in ihre Versammlung treten. Mögen sie dann mich verhöhnen mit Worten oder mit Taten, lass du es immerhin geschehen und vergiss einen Augenblick den Vater vor den Übermütigen. Ich werde alles standhaft ertragen, damit die Rache sie zur rechten Zeit desto sicherer treffe. Eines noch bereite mir vor, die Waffen, welche ringsum an den Wänden des Saales hängen, nimm alle weg und verbirg sie in einer oberen Kammer. Nur zwei Schwerter, zwei Wurfspieße und zwei stierlederne Schilde halte für uns beide bereit, doch so, dass kein anderer sie sieht. Fragen sie nun am folgenden Tage, wo die Waffen geblieben sind, so sage nur, ich habe sie weggetragen, weil es mir längst zuwider gewesen ist, sie hier in dem beständigen Rauche erblinden zu sehen. Fußnote: Die Alten hatten noch keine Rauchfänge, mithin mußte sich der Rauch des Herdes seinen Weg durch die offenen Türen und Fenster suchen und erfüllte also auf eine unangenehme Art den ganzen Saal. Außer dem gemauerten Herde hatte man noch tragbare Feuerfässer, auf welchen man zur Erleuchtung Kienhölzer brannte. Ende Fußnote. Schon haben sie allen Glanz verloren und sollen doch so schön gewesen sein, als mein Vater sie aufgehängt hat. Aber auch um euretwillen habe ich sie weggenommen, da ihr so unbändigen Mutes seid und beim Weine oft hart aneinander geratet. Sind euch nun Waffen so nahe, das Sprichwort sagt, Eisen ziert den Mann an, welch Unheil könnte in meinem Hause unter Freunden geschehen, und das mögen die ewigen Götter verhüten. So sprich, mein Sohn, wenn sie fragen. Und nun gib mir dein Manneswort darauf, dass du treu das Geheimnis bewahren willst. Niemand darf es erfahren, dass ich hier bin, selbst Laertes und Penelope nicht, auch nicht der Sauhirt. Unter der fremden Hülle will ich das ganze Haus erst durchspähen, um zu wissen, wer mir treu blieb und wer mir untreu ward und dir deine Ehre entzieht. Telemachos gelobte tiefes Stillschweigen und prägte sich des Vaters Worte fest ins Herz. Unterdessen war das Schiff, das ihn geführt hatte, um die Insel herumgesegelt und lief in den Hafen nahe bei der Stadt ein. Die Jünglinge zogen es ans Land, der treueste derselben nahm Telemachos Ehrengeschenke an sich, und ein anderer lief als Bote in den Palast, um der Königin die Ankunft des Sohnes zu verkündigen, Aber unvorsichtig rief er ihr die Nachricht laut vor allen Freiern zu, die nun des Jünglings Rettung und seinen jetzigen Aufenthalt erfuhren und aufs Neue seinen Untergang beschlossen. Bald nachher traf auch der ehrliche Eumäos ein, der besorgten Mutter die heimliche Botschaft zu verkündigen. Aber er kam zu spät, und alsbald nahm er schnell wieder den Weg nach seinen Ställen zurück. Die Freier knirschten vor Unmut, als sie ihren mörderischen Plan misslungen sahen. Einer winkte dem andern, und so gingen sie sämtlich zum Saale hinaus und setzten sich auf die Bänke vor dem Torwege, einen neuen Rat zu ersinnen, den die Diener im Hause nicht hören sollten. Zuerst sprachen sie, »Lasst uns nur ein Boot aussenden zu unseren Freunden dort im Sunde, dass sie nicht länger vergeblich harren, sondern zurückkehren.« Während sie noch so sprachen, ruderte schon das Späherschiff mit niedergelassenem Maste langsam heran. Da lachte Amphinomos, der es zuerst erblickte, laut auf und rief, »Spart euch die Mühe, da kommen sie schon an. Sie müssen's wohl selber gemerkt haben, dass ihnen der Vogel entwischt ist.« Darauf gingen sie alle dem Schiffe entgegen und zogen es auf den Strand. Es starrte von Lanzen und anderen Waffen, die sie mitgenommen hatten, um den einzigen Jüngling zu töten. Diese wurden nun ausgepackt, und ein jeder nahm die seinigen zu sich. Sodann gingen sie auf den Versammlungsplatz und trieben jeden, der ihnen etwa aus Neugier folgte, mit Gewalt aus ihrer Nähe fort. Als sie auf den umhergestellten Steinen Platz genommen hatten, nahm der rohe Antinoos, der das Schiff angeführt hatte, das Wort. »Freunde«, sprach er, »wunderbar haben die Götter diesen Telemachos beschützt, denn wir haben es wahrlich an Wachsamkeit nicht fehlen lassen. Am Tage stellten wir Kundschafter aus, rings auf den Spitzen der Berge, von denen man die weiteste Aussicht ins Meer hat, und bei Nacht kreuzten wir mit dem Schiffe immer an der Küste herum. Dennoch haben wir ihn verfehlt. Aber ihn hat sicher einer der Götter nach Hause geführt. Nun wohlan, wir wissen ja, wo er jetzt ist. Lasst uns hier auf dem Lande, wenn er allein nach Hause zurückkehrt, ihm den Tod bereiten. Denn sterben muß er, ehe das Volk unseren ersten verunglückten Anschlag auf ihn erfährt. Wahrlich, er ist ein kühner, trotziger Bube geworden. Und was gilt's, er ruft, sobald er hier ist, das gesamte Volk auf dem Marktplatz zusammen und erzählt öffentlich, was wir gegen ihn unternommen haben. Und dann wehe uns, wenn uns der Hass des Volkes ereilt, dem sind wir doch wahrlich nicht gewachsen. Tod und Verderben würden sie uns bereiten, denn sie lieben Telemachos und sehen unser Treiben hier im fremden Hause längst mit stillem Zorne an. Also fort mit ihm, ehe er die Schwelle betritt. Dann teilen wir gleichmäßig seine Besitzungen unter uns, und bloß die Wohnung lassen wir seiner Mutter oder dem, den sie zur Ehe nimmt. Missfällt aber mein Rat der Versammlung und wünschet ihr, dass dem Telemachos Leben und Gut erhalten werde, so rate ich, dass wir nicht länger in solcher Masse seine Schätze verprassen, sondern jeder für sich mit den üblichen Brautgeschenken um die Hand der Penelope werbe.« Da trat, während die anderen noch stumm blieben, Amphinomos auf, ein edler Fürstensohn aus Dulichion, der beste und verständigste unter den Freiern, der auch der Penelope am meisten gefiel, weil er in Wort und Tat bescheiden und liebenswürdig war und von edler Gesinnung wie keiner der übrigen. »Hört, Freunde«, sprach er, »mir graut vor dem Gedanken, den ihr da jetzt im Herzen hegt. Es ist doch eine ungeheure und grässliche Tat, ein Königsgeschlecht zu vernichten. Daher dächt ich, wir unternehmen das nicht ohne der Götter Rat. Lasst uns den Willen des Olympiers Zeus erforschen. Billig dieser die Tat, so mag sie geschehen, und ich wage sie selber. Verwehrt er sie, so lasst den frevelhaften Anschlag ruhen.« Dieser Beschluss schien allen der beste. Sie standen daher auf und gingen zum Palaste des Odysseus zurück. Einer ihrer Herolde aber, der im Herzen sie alle hasste und der edlen Penelope treu war, schlich heimlich zu ihr hinauf und verriet ihr die Pläne der Freier. Medon hieß er, der ehrliche Mensch, nur gezwungen diente er den Frevlern. Die Königin zitterte, als sie die schreckliche Nachricht vernahm, und alsbald verhüllte sie ihr Gesicht in den langen Schleier und ging mutig und mit edlem Zorne nach dem Saale, wo die argen Gesellen zechten. Gleich an den Antinoos wandte sie ihre Rede und sprach mit Heftigkeit: »Trotziger Unheilstifter, du! Wenn die Leute von dir sagen, du seist der bravste und klügste unter den Herrschersöhnen in Ithaka, so geschieht dir wahrlich zu viel Ehre. Rasender, stehe mir zur Rede! Warum suchst du des unschuldigen Telemachos Tod und Verderben? Fluch dir, der du die Stimme der Leidenden verachten kannst, die doch Zeus selber hört! Schändlich ist's, anderer Verderben zu suchen. O, dächtest du doch zurück, wie einst dein eigener Vater um Schutz bettelnd in unser Haus floh. Das Volk ringsumher war erbittert auf ihn. Mit Gewalt wollten sie ihn töten und ihm das Herz aus dem Leibe reißen, denn er hatte oft im verräterischen Bunde mit taphischen Seeräubern ihre Habe geplündert. Und da, als er sich nicht zu retten wußte, da nahm ihn Odysseus auf, besänftigte das Volk und sorgte, dass er hier ruhig wohnen konnte. Und dieses eures Retters Haus entehrst du, Undankbarer, nun, buhlst um seine Gattin, ermordest ihm den einzigen Sohn. Ungeheuer, lass ab und ermahne auch die anderen dazu!« Der Bösewicht war bestürzt und beschämt und antwortete nichts. Aber ein anderer Freier, Eurymachos, nahm für ihn das Wort und suchte ihr die Furcht auszureden, indem er versicherte, es sei von solchen Plänen nie die Rede gewesen, ja, er beteuerte, dass er selbst jeden, der so etwas zu unternehmen wagen sollte, mit seiner Lanze durchbohren würde. Denn der verstorbene Odysseus habe ihn oft als Kind auf den Knien geschaukelt und ihn mit Braten und Wein erfreut, und seitdem sei seine Achtung für dies Haus unerschütterlich. Der Nichtswürdige, gerade er sann auf die ärgsten Ränke, den Telemachos aus dem Wege zu räumen. Auch war Penelope durch seine gleisnerischen Reden nicht beruhigt, sondern sie ging traurig hinauf und weinte lange auf ihrem einsamen Lager, bis der Schlaf sie umfing und ein süßes Vergessen über das schmerzgebeugte Haupt goss. Am Abend langte der Sauhirt auch wieder in der Hütte bei seinen Gästen an. Athene hatte unterdessen zu rechter Zeit des Königs Gestalt wieder mit der vorigen Bettlerhülle bekleidet, und der gute Eumäos ahnte nicht, welche Erkennungsszenen während seiner Abwesenheit in der Hütte vorgefallen waren. Er sorgte geschwind für ein einjähriges Schwein zur Abendmahlzeit, mit gewohnter Dienstfertigkeit bemüht, seine Gäste rasch und gut zu bewirten. Aber da er aus der Stadt nicht viel Neues zu erzählen wußte, so stockte das Gespräch bald, und Wirt und Gäste begaben sich zeitig zur Ruhe. Ende von Abschnitt 12. Abschnitt 13 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 13. Abend. Odysseus als Bettler in seinem Palaste. Mit der ersten Morgendämmerung schon verließ Telemachos das Lager, band sich die Sohlen unter die Füße und ergriff die Lanze. »Nun, gehab dich wohl, Vater«, sprach er zum Eumäos, »ich will jetzt in die Stadt gehen, denn eher hört die Mutter doch nicht auf, sich um mich zu härmen, als bis sie mich selbst gesehen hat. Du aber führe deinen Gast auch in mein Haus, er mag da sein Heil mit Betteln versuchen. Die Hilfe wird ihm nicht fehlen, ich selbst kann mir unmöglich aller Menschen Kummer aufbürden, da mich der meine schon schwer genug drückt.« »Wohl«, sprach Odysseus, »ich wünsche auch nicht länger hier zu bleiben. In der Stadt, wo der Begüterten viele sind, findet ein Bettler ja eher seinen Unterhalt als auf dem Lande. Zu schwerer Handarbeit bin ich zu alt, sonst nährte ich mich anders. Doch bitte ich dich, Eumäos, jetzt noch ein wenig zu warten, denn noch weht die Morgenluft kalt, und mein Kittel ist dünn und die Stadt soll weit weg liegen. Es wird mir wohltun, mich zuvor hier am Feuer zu erwärmen.« Jetzt ging Telemachos raschen Schrittes davon. Er kam noch früher in die Stadt, als die Freier sich in seinem Hause eingefunden hatten, stellte nach der Sitte die Lanze außerhalb der Tür an eine Säule und trat in den Saal. Hier hatte soeben die alte Pflegerin Eurykleia gescheuert und aufgeräumt,

»Hört bei allen Göttern, hört, wie dreist der Kerl spricht«, rief Eurymachos. »Elender, ich will dich lehren, mir zu trotzen!« Mit diesen Worten ergriff er zornig seinen Fußschemel und schleuderte ihn mit aller Kraft nach dem Odysseus. Der aber bückte sich geschwind und warf sich zu Amphinomos Füßen nieder. Da flog der Schemel über ihn hin und traf des Schenken rechten Arm, daß die Kanne ihm aus der Hand fiel und der Arme ein lautes Geschrei erhob und rückwärts zu Boden stürzte. Alle Freier wurden unwillig und schmäherten den Fremden, der an allem Unfuge schuld sei. Aber Telemachos stand auf und ermahnte sie, ruhig zu sein und still sein Haus zu verlassen, da ohnehin die Stunde des Schlafens gekommen sei. Der sanfte Amphinomos unterstützte diese Rede und redete allen gütlich zu, daß keiner die Worte missbilligen konnte. Und sie gingen sämtlich, nachdem sie den Göttern die letzte Opferspende dargebracht hatten, ein jeglicher in seine Wohnung, um dort zu schlafen. Ende von Abschnitt 14. Abschnitt 15 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Abend. Penelope und der Bettler. Odysseus blieb noch zurück im Saale, und als alle Freier gegangen waren, winkte er schnell dem Telemachos, um mit ihm die Waffen in die obere Kammer zu tragen. Die alte, treue Eurykleia mußte auf Telemachos Geheiß die Mägde so lange zurückhalten, bis das Geschäft verrichtet war. Sie selbst suchte man zu überreden, es geschehe um des Rauches willen. Und siehe, als die beiden mit den Schildern und Schwertern die Treppe hinaufstiegen, erhellte sich der dunkle Gang mit geheimnisvollem Lichte, daß der Jüngling erstaunte und stillstand, um dem Vater das Wunder zu zeigen. »Still, mein Sohn«, sagte leise der erfahrene Mann, »das ist Götterglanz. Athene ist mit uns. Gehe schweigend in Ehrfurcht mitten hindurch und forsche nicht nach. So pflegen sich Unsterbliche zu offenbaren.« Nachdem alle Waffen beiseite geschafft waren, hieß der Vater den Sohn zu Bette gehen. Er selbst begab sich aufs Neue in den Saal, um die Penelope zu erwarten, die ihn zu einem Nachtgespräch beschieden hatte. Sie kam aus ihrer Kammer, und ihre Begleiterinnen setzten ihr am Feuer einen schönen Sessel zurecht, mit Silber und Elfenbein ausgelegt, und darüber legten sie einen weichen Schafpelz. Auch Mägde kamen jetzt in großer Anzahl, um die Überbleibsel des Schmauses aufzuräumen, die Tische zu waschen und jegliches Gerät an seinen Ort zu stellen. Sie stürzten die Feuerbecken um auf den Herd und legten noch frische Scheite nach, die leuchtende Flamme zu unterhalten. Als sie den bettelnden Greis noch immerfort dastehen sahen, erhoben sie noch einmal ihr schimpfendes Geschrei, und die unverschämteste von allen drohte ihm sogar mit einem Feuerbrande, wenn er sich nicht sogleich zum Hause hinausbegebe. Aber die Königin hörte die Drohung und schalt das Mädchen, wie sie es verdiente. Zugleich befahl sie einer andern, einen Stuhl für den Gast ans Feuer ihr gegenüber zu setzen, und als er Platz genommen, hub sie sogleich zu fragen an. Er suchte den Fragen wer und woher lange auszuweichen und schützte den tiefen Schmerz vor, den die Erzählung in ihm erneuern würde. Gern hätte er seinem lieben Weibe die Täuschung erspart, aber sie drang zu sehr in ihn, ihr seinen Namen und Ursprung zu nennen, und so war er denn genötigt, das alte Lügengewebe aufs Neue auszuspinnen, mit dem er schon einmal den Sauhirten getäuscht hatte. Noch fügte er hinzu, wie er vor 20 Jahren den Odysseus in Kreta gesehen, als dieser daselbst ihn und den Idomeneus zur Fahrt nach Troja abgeholt habe. Hier wollte rasch die kluge Penelope die Wahrheit seiner Erzählung prüfen und fiel ihm daher ins Wort: »Liebster Gast, wenn du damals meinen Gemahl gesehen, ja selbst im väterlichen Hause bewirtet hast, wie du erzählst, so sage mir doch, wie war er damals gekleidet, und wen hatte er bei sich?« »Es ist zwar schwer, nach einer so langen Reihe von Jahren genau alles anzugeben, trotzdem weiß ich es noch«, antwortete der Bettler. »Einen prächtigen Mantel hatte er an, von dunkler, zottiger Wolle und mit einer goldenen Spange vorn auf der Brust befestigt. Herrlich prangte oberhalb goldene Stickerei, ein Rehkalb stellte sie vor, das vom Hunde gepackt wird, und ganz natürlich sah man den gierig fassenden Hund und das zappelnde Reh, das mit den Füßen sich loszumachen strebte. Unter dem purpurnen Mantel aber schimmerte, wenn er sich bewegte, ein feiner Leibrock von glänzend weißer Wolle hervor. Wahrlich ein stattlicher Held, und die Weiber zumal sahen ihn mit Wohlgefallen an. Welche Gefährten aber deinem Gemahl alle folgten, kann ich dir jetzt nach so langer Zeit unmöglich noch sagen. Nur des Herolds erinnere ich mich, weil er bucklig war und braun von Gesicht und lockigen Haares. Und wo mir recht ist, nannten sie ihn Eurybates. Es schien, als wenn der edle Odysseus große Stücke auf ihn hielt, denn er mußte immer um ihn sein. »Ja, er liebte ihn sehr«, sagte Penelope schluchzend, denn schon während der ganzen Erzählung hatte sie still geweint. »Ja, Fremdling«, fuhr sie fort, »du hast mir alles der Wahrheit getreu beschrieben. Jene Kleider webte ich selbst, und die Spange hatte ich zur Zierat daran befestigt. Wie schön war mein trefflicher Gemahl in dem Gewande. Ach, jetzt modert vielleicht schon Mantel und Gemahl, oder die Vögel des Himmels haben sein Fleisch am Gestade des Meeres gefressen. Ach, wie ich gehofft habe und immer gehofft, er würde wiederkehren, wie meine Tränen um ihn geflossen sind, und was ich, armes Weib, noch täglich von den Freiern leiden muß, ach, das könntest du nicht empfinden und nicht fassen.« Odysseus bezwang sich mit fast mehr als menschlicher Gewalt. »Weine nicht mehr, du würdigste der Frauen, lass mich vielmehr meine Erzählung vollenden. Ich habe noch viel Trost für dich. Er kommt gewiß, um den du weinst, er kann nicht mehr fern sein. Vor wenigen Tagen habe ich selbst das Schiff gesehen, worin thesprotische Männer ihn herbringen werden, und die köstlichen Geschenke, die er bei sich führt. Ja, er wäre schon hier, wenn ihn nicht von dort aus verlangt hätte, das Orakel bei der heiligen Eiche zu Dodona um Rat zu fragen, wie er die Freier am sichersten überwinden könne. Traue mir, Königin, und zweifle nicht ferner. Sieh, ich schwöre dir bei Zeus, dem höchsten der seligen Götter, und bei diesem gastlichen Herde, dem ich genaht bin, dass ich die Wahrheit verkünde und dass es geschehen wird, wie ich dir jetzt gesagt habe.« »O, wenn das geschehen sollte, guter Fremdling«, versetzte Penelope, »so sollte es dir nicht fehlen an reichem Dank für deine Kunde, und wer dir begegnete, sollte dich glücklich preisen. Aber auch jetzt schon will ich dich mit Mantel und Leibrock wohl versehen, sobald du weiterziehen willst, denn du hast mir die Seele gerührt durch deine herzigen Worte. Wohlan, ihr Mägde, ehrt mir den Mann hier im Hause und schafft ein Bettgestell und Teppiche für ihn, dass er bequem und sanft ruhe. Vorher aber wascht ihm die Füße, wie sich's gebührt. Morgen früh sollt ihr ihn baden und salben, dass er mit Anstand unter den Männern sitze und an Telemachos Seite das Frühmahl genieße. Und wehe der, die ihn kränkt oder seiner spottet.« »Ehrwürdige Frau«, erwiderte Odysseus, »seit ich von Kreta entfernt bin, habe ich mich zierlicher Betten und weicher Decken entwöhnt. Lasst also auch hier mich ruhen, wie ich so lange geruht habe, auf der bloßen Erde am Feuer mit einem Mantel bedeckt. Auch das Fußwaschen verbitt ich, besonders von den übermütigen Mägden da, wofern nicht ein altes, treues und sorgsames Mütterchen unter den dienenden Weibern ist, die auch Unglück im Leben erfahren hat und mit Unglücklichen schonend umzugehen weiß. Eine andere soll nimmermehr den Fuß mir berühren.« Penelope sprach: »Fürwahr, lieber Gast, denn lieb bist du mir und wert, und nie ist mir aus der Ferne ein so willkommener Fremdling ins Haus gekommen, der alles mit Bedacht redet. Fürwahr, ich habe solch ein Mütterchen im Hause, die hat noch meinen lieben Gemahl aufgezogen und ist von Kindheit an seine Pflegerin gewesen. Die soll dir die Füße waschen. Gute Eurykleia, stehe doch auf und verrichte das lange unterlassene Geschäft. Denke, es wäre dein lieber Herr, dem du ja sonst so gern die Füße wuschest. Ach, so vertrocknet mögen jetzt seine Hände und Füße auch wohl sein als die des alten Mannes, denn im Unglück altert man schnell.« Die Erinnerung presste der alten Wärterin bittere Tränen aus. Sie weinte sich erst satt, ehe sie aufstand. »Die Götter«, sprach sie, »sind meine Zeugen. Ich habe den edlen Herrn von Kindheit an fast wie einen Sohn geliebt, und immer denke ich noch an ihn und hoffe, er werde sicher zurückkommen. Wie glücklich wären wir alle, wenn er bei uns wäre. Aber ach, er schleppt sich vielleicht auch so, wie der arme Mann hier, von Ort zu Ort und bettelt sich durch, fern von der Heimat. Vielleicht verhöhnen ihn da, wo er hinkommt, die Mägde auch so in den Häusern, wie diese schlechten Geschöpfe hier, vor welchen du, guter Mann, dich scheust, und die es auch wahrlich nicht wert sind, dich zu waschen. Nun warte, ich will deiner redlich pflegen, weil meine Gebieterin es befiehlt, und gewiß auch aus Liebe zu dir selber. Denn ich kann es dir nicht verschweigen, fremder Mann. Seit ich dich zuerst sah, fiel mir's aufs Herz, dass ich nie einen Mann gesehen, der dem Odysseus an Stimme und Gestalt so ähnlich war als du.« Odysseus verbarg die seltsame Empfindung, die ihn bei diesen Worten überraschte. Im gleichgültig scheinenden Tone antwortete er, »Mütterchen, das sagen alle, die uns beide gekannt haben, und wohin ich gekommen bin, haben sie mich immer im Scherz Odysseus genannt.« Jetzt holte die Alte die hellblinkende Wanne herbei, goss kaltes Wasser hinein und mischte es mit heißem. Indessen wendete sich der Bettler geschwind vom Herde ab, denn ein plötzlicher Einfall erregte ihm große Besorgnis. Er hatte in seiner Jugend eine starke Narbe über dem rechten Knie, die war ihm von dem scharfen Hauer eines Ebers geblieben, der ihn einmal auf der Jagd verwundet hatte. Die Alte kannte diese Narbe wohl, und daher setzte er sich jetzt in den Schatten, damit sie dieselbe nicht bemerken sollte. Aber sie entdeckte sie dennoch durch das Gefühl, als sie ihm mit flacher Hand beim Waschen das Bein strich, und vor freudigem Schrecken ließ sie plötzlich das Bein in die Wanne fallen, daß diese umschlug und alles Wasser verschüttet wurde. »Wahrlich«, rief sie, »du bist Odysseus. Habe ich doch den eigenen Herrn nicht eher erkannt, als bis ich deine Füße betastet habe.« Zum Glück hörte Penelope nichts von dem Freudengeschrei, das die Alte erhob. Da sprang Odysseus hastig auf, hielt ihr mit Gewalt den Mund zu und flüsterte mit schneller Stimme, »Mutter, du bist des Todes, wenn du mich verrätst. Kein Mensch darf erfahren, was du jetzt entdeckt hast. Schweig, wenn dein Leben dir lieb ist.« Die Alte versprach alles und ging sogleich, um ein neues Bad zu bereiten, denn das erste war ganz verschüttet. Hierauf begann Penelope wieder das Gespräch. »Ach, es ist, als sollte ich gar nicht zur Ruhe kommen. Selbst die Wohltat des Schlafes muß ich allzu sehr entbehren. Bei Tage gewährt mir die Arbeit und die Beaufsichtigung der Dienerinnen einige Zerstreuung, suche ich dann bei Nacht das Lager, so jagen mich Träume auf, und alle zeigen mir meinen Gemahl und verheißen seine Rückkehr. Und doch kann ich ihn fast nicht länger erwarten, denn viele schelten bereits meine Treue, da meines unschuldigen Sohnes Güter darüber zugrunde gehen. Solange er noch unerwachsen war, mußte ich wohl das Haus bewahren, jetzt aber, da er groß und verständig ist, denke ich immer, er zürne mir selber, daß ich nicht gehe und mich mit einem andern vermähle. Denn er leidet am meisten von der Raubsucht der Freier, und ich kann ihm das durch sie verbraßte Gut nicht ersetzen. Auch meine Eltern dringen in mich, daß ich mich der zweiten verhaßten Heirat füge. Ach, ich bin meiner selbst nicht mehr mächtig und weiß nicht, was ich tun soll. Da hatte ich nun die vorige Nacht wieder einen seltsamen Traum. Ich habe im Hofe 20 Gänse, die ich füttere und die meine Freude sind. Auf diese Gänse, so erschien mir's im Traume, kam ein Adler aus dem Gebirge herabgeflogen, würgte sie alle und schwang sich wieder in die Luft auf. Und als ich darüber wehklagte und jammerte und eine Menge Weiber aus der Stadt herkamen und mich trösteten, siehe, da kehrte er zurück, setzte sich auf das Gesimse und sprach mit menschlicher Stimme, »Mutig, du Tochter des Ikarios, das ist kein eitles Traumgebild, sondern eine sichere Verkündigung, daß dir zum Heile vollendet werden wird. Die Gänse sind die Freier, und ich selber, der ich zuvor ein Adler war, bin dein Gemahl und komme, um dich und mich zu rächen und den Freiern ein schreckliches Ende zu bereiten.« Ich erschrak so heftig, daß ich erwachte. Schnell ging ich zum Fenster, um nach meinen Gänsen zu sehen, aber sie waren noch alle da und fraßen am Trog wie gewöhnlich. »Nun fürwahr, edle Fürstin«, versetzte Odysseus, »der Traum ist doch wahrlich deutlich genug. Und so wird es auch erfüllt werden, glaube mir's. Die Götter selber übernehmen deine Rache.« »Ach, guter Fremdling«, erwiderte Penelope, »nicht allen Träumen ist zu glauben, viele täuschen, wenige treffen ein. Und zögern die Götter, so kann ich doch nicht länger zögern. Den morgenden Tag habe ich zur Entscheidung bestimmt. Es ist der Neumond, möchte er mir doch glücklich dahingehen. Ich habe beschlossen, den Freiern einen Wettkampf anzubieten, und wer darin den Preis davonträgt, dem will ich als Gemahlin folgen. Oben liegt noch der Lieblingsbogen meines Odysseus, mit dem er oft zur Übung das Kunststück machte, einen Pfeil durch die Öhre von 12 hintereinander aufgestellten Äxten zu schießen. Dasselbe sollen nun morgen die Freier auch versuchen, und wem es am besten gelingt, dem will ich folgen.« Der Unbekannte gab ihr seinen Beifall zu erkennen und freute sich im Herzen der schönen Gelegenheit, welche es am folgenden Tage geben würde, die Freier alle zu überwinden. Jetzt ging die edle Penelope hinauf in ihre Kammer und legte sich zur Ruhe, denn es war schon spät. Odysseus blieb im Saale und bereitete sich daselbst am Feuer ein Lager von einer Ochsenhaut und einigen Schaffellen, und Eurynome, die treue Schaffnerin, deckte ihn noch mit einem Mantel zu. Ende von Abschnitt 15. Abschnitt 16 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 16. Abend. Der Sieger im Kampfspiel. Odysseus warf sich sorgenvoll auf seinem Lager umher, ohne Ruhe zu finden. Schwere Gedanken durchkreuzten sein Haupt. Er dachte mit Verwunderung an das, was geschehen war, und mit Zweifel und Bangen an das, was zu tun ihm noch bevorstand. Durch das Haus schlüpften indes die Mädchen, die es heimlich mit den Freiern hielten und, während Penelope schlief, das Haus verließen, um die Freier in ihren Wohnungen aufzusuchen. Alle diese Unsitte und Unbill aber versetzte den bekümmerten Odysseus zugleich in den heftigsten Zorn, und im Herzen drohte er den frechen und schamlosen Dirnen schreckliche Vergeltung, wenn der Tag der Rache gekommen sein würde. Dann aber dachte er wieder an den zahllosen Schwarm der Freier, und sein Mut brach, wie er jedem gebrochen sein würde, der es mit 100 Jünglingen hätte aufnehmen sollen. Da plötzlich erschien ihm wieder Athene, seine göttliche Freundin, und stand ihm zu Häupten. »Was bekümmert dein Herz so sehr? Du hast alle Ursache, zufrieden zu sein und dich nicht mehr zu grämen. Bist du doch in deinem Hause bei der treuen Gattin und dem wackeren Sohne«, sprach ermutigend die Göttin. Er bekannte ihr seine Besorgnisse. »Freilich«, entgegnete sie, »wenn dir ein sterbliches Weib seinen Beistand zum Kampfe zusagte, da möchtest du mit Recht misstrauen. Aber auf mich, die Göttin, solltest du doch wohl bauen, kleinmütiger Mann. Schäme dich! Ich sage dir, wenn 50 Rotten solcher Freier gegen dich anrückten und ich beschützte dich, so sollten die 50 Rotten dir just so viel wie Kinder tun. Jetzt aber schlafe ein und beruhige dein Herz. Die Göttin heißt dich das Beste hoffen.« Er entschlummerte, doch nicht auf lange Zeit. Noch vor der Morgendämmerung weckte ihn ein rührender Klageton, von Schluchzen und Seufzen unterbrochen. Es war Penelopes Stimme, leicht hörbar durch die Bretter der oberen Decke des Zimmers. Sie weinte trostlos auf ihrem Lager und rief in ihrem Schmerz wohl 100-mal Odysseus' Namen, der jedesmal dem unten Wachenden durch die Seele drang. Ein lebhafter Traum hatte sie abermals erschreckt. Odysseus in voller Rüstung, so wie er nach Troja gegangen war, ruhte neben ihr. Nun war ihr Schlaf dahin und ihre Tränen flossen wieder. Dem treuen Gatten wollte das Herz zerspringen. Er warf die Decken von sich, stand auf und machte einen raschen Gang durch den Saal. Dann trat er ans Fenster und richtete das Haupt zum Himmel. Es war noch finster, die Sterne flimmerten. Die schaurige Stille der Nacht ward nur durch Penelopes Seufzer und durch das hässliche Knarren der Handmühle unterbrochen, auf der eine Magd in der Nebenkammer Korn für die Freier zermahlte. Fußnote: Im ganzen Altertume mahlte man das Getreide noch, wie wir den Kaffee, auf Handmühlen, welches eine der schwersten Sklavenarbeiten war. Ende Fußnote. Das war ein Geschäft, welches täglich auf 12 Mägden ruhte. In dieser Nacht aber waren die übrigen alle früher fertig geworden als das arme Mädchen, welches schwach und kränklich jetzt noch immer die matten Arme rührte. »O Gott«, betete Odysseus mit leiser Stimme, »erhabener Zeus, wenn du Gutes mit mir beschlossen hast und mir gnädig sein willst, so gewähre mir jetzt ein Zeichen, dass ich dir vertrauen kann.« Und horch, nicht lange darauf rollte ein lange anhaltender Donner am weiten Morgenhimmel hin, und in dem Augenblicke hörte die Mühle zu rasseln auf, und das ermüdete Mädchen sprach vernehmlich in der Kammer: »Heiliger Vater Zeus, du donnertest laut, und doch ist der Himmel gestirnt und heiter. Gewiß gibst du einem Sterblichen ein Zeichen. O, erhörtest du doch auch meine Bitte, daß ich, elendes Mädchen, diese Nacht zum letzten Male für die heillosen Freier gearbeitet hatte, die Tag für Tag unter Jubel verzehren, was die armen Sklavinnen des Nachts mit saurem Schweiße bereiten müssen. O, daß sie alle umkämen und dieser Schmaus ihr letzter wäre.« Beides, der Donnerschlag und die zufälligen Worte des Mädchens, dünkte den edlen Mann ein doppeltes siegverkündendes Zeichen. Nun wuchs ihm plötzlich der Mut, und alle Furcht schwand aus seiner Seele. Dröhnend schritt er auf und ab in dem weiten Saale und entwarf Pläne für den kommenden Tag. Mit Ungeduld erwartete er den Anbruch der Morgenröte. Sie kam, und mit ihr ward alles lebendig im Hause. Telemachos ging auf den Markt, und Eurykleia rief die Mägde herbei, um ihnen ihre Geschäfte anzuweisen. »Hurtig an die Arbeit! Ihr da sprengt und fegt mir den Saal, setzt die Stühle zurecht und legt die purpurnen Decken darüber. Ihr andern dort scheuert die Tische mit Schwämmen rein und spület die Becher und Krüge, wie sich's gehört. Ihr übrigen lauft zum Brunnen und holt Wasser herbei. Aber nicht viel geschwatzt unterweges, denn heute werden die Gäste früh hier sein, weil ein Festtag zu Ehren des Apollon ist. Ihr wisst, wir haben Neumond.« Die Mägde taten, wie ihnen befohlen war, und als die Wasserträgerinnen von der Felsenquelle zurückkamen, erschienen auch schon die Diener der Freier in dem Hofe, um Holz zu spalten und die Tiere zu schlachten, welche die Hirten zum heutigen Schmause liefern mußten. Auch der treffliche Sauhirt hatte sich früh aufgemacht und trieb diesmal selber seinen Anteil, 3 fette Schweine, vor sich her. Als er sie durch den Torweg getrieben hatte, ließ er sie im Hofe herumlaufen und suchte seinen Freund aus Kreta auf. Odysseus kam ihm schon entgegen und drückte ihm herzlich die Hand. »Nun, wie geht's?« fragte der Sauhirt. »Treiben sie's noch mit dir, wie zu Anfange? Oder hast du jetzt mehr Ansehen bei ihnen erlangt?« »O, daß die Götter sie bestraften für den frevelhaften Unfug, den sie schamlos in dem fremden Palaste verüben«, erwiderte Odysseus. Jetzt kam auch der Ziegenhirt Melanthios herzu, welcher die trefflichsten Ziegen zum Schmause für die Freier gebracht hatte. Er konnte auch diesmal nicht vor dem Fremden vorbeigehen, ohne ihn zu beschimpfen und ihm mit Schlägen zu drohen. »Willst du noch immer«, rief er ihm zu, »den Leuten durch dein Betteln beschwerlich fallen? Mache bald, dass du fortkommst. Jedoch zuvor sollst du meine Fäuste noch kosten.« Odysseus schwieg noch immer, schüttelte sein Haupt und versparte die Rache auf gelegenere Zeiten. Desto wohler ward ihm wieder, als er den Rinderhirten kennenlernte, der gleichfalls herbeikam, um seinen Beitrag zu dem großen Festmahle zu liefern. Philötios hieß der brave Mann. Er war ein Freund des Sauhirten und haßte, wie dieser, im Herzen die schändlichen Freier. Wohl hätte er längst diesen Dienst verlassen, wenn er nicht aus Liebe zu Odysseus Hause und aus Besorgnis, die Herden möchten nach ihm in schlechte Hände geraten, geblieben wäre. Auch hielt ihn insgeheim die unvertilgbare Hoffnung, der König werde doch einmal wiederkommen. Er sah den Bettler im Hofe stehen und ging sogleich zum Sauhirten, um diesen vertraulich zu fragen: »Sauhirt, wer ist der fremde Mann hier und woher kommt er?« »Wahrhaftig, wunderbar ähnlich sieht er unserem Herrn, nur dass er gealtert und eingeschrumpft ist. Aber das Elend kann auch wohl eine königliche Gestalt entstellen.« Als er so sprach, trat Odysseus näher und grüßte ihn. Der ehrliche Rinderhirt faßte ihn sogleich bei der Hand und sprach treuherzig zu ihm: »Glück auf, alter Vater, künftig müsse dir's wohl ergehen, obgleich du jetzt schwere Trübsal erduldest. Wahrlich, Zeus, hart bist du gegen manche deiner Menschenkinder. Du lassest sie in Not und Jammer verschmachten und erbarmst dich ihrer nicht. Immer, wenn ich einen Mann sehe wie diesen hier, fällt mir der treffliche Odysseus ein. Ach, denke ich dann, vielleicht irrt er jetzt auch so herum unter fremden Menschen in der Ferne, den Leib mit elenden Lumpen verhüllt, ein Gespött der Buben und Dirnen. Und dazu der Jammer, der hier seine herrliche Gemahlin und den edlen Sohn trifft, diesen heillosen Unfug schamloser Freier, die weder die Götter ehren noch Menschlichkeit kennen. Ha, daß er wiederkäme, plötzlich, unverhofft wie ein Gott, und jählings den frevelnden Schwarm aus seinem Hause jagte.« »Kuhhirt«, erwiderte ihm Odysseus, »weil du mir ein verständiger und redlicher Mann scheinst, so verkündige ich dir hiermit und schwöre mit heiligem Eide bei Zeus und diesem gastlichen Herde, dem ich genaht bin. Du selber sollst zugegen sein und, wenn du willst, mit diesen deinen Augen es sehen, wie der König kommen und die ganze Brut der Freier erwürgen wird.« »O, daß es die Götter erfüllten«, versetzte jener, »wahrlich, du solltest sehen, was dabei meine Kraft und meine Hände vermögen.« Während sie so miteinander sprachen, entwarfen die Freier, die sich wie gewöhnlich zuerst auf dem Markte versammelt hatten, neue Mordanschläge gegen den verhaßten Telemachos, dessen Reden mit jedem Tage drohender wurden. Aber ein Gott war ihnen entgegen, denn eben als sie miteinander beratschlagten, erschien zur Linken hoch über ihren Häuptern ein Adler, der eine flatternde Taube in seinem Schnabel hielt. Der stille Amphinomos bemerkte zuerst das Unglückszeichen und riet von dem Vorhaben ab. Alle stimmten ihm bei, und so ward das Bubenstück für diesmal abgewendet. Vom Markte stürmte jetzt der lärmende Tross nach der Königswohnung und drang in den Saal. Hier legte jeder den Mantel ab und setzte sich auf seinen Stuhl, und nun ging's an ein Befehlen, daß die Diener nicht schnell genug laufen, nicht Braten und Brot genug herbeiholen konnten. Unterdessen setzte auch Telemachos dem alten Bettler ein Tischchen und einen schlichten Sessel an der Schwelle zurecht und befahl den Dienern, ihn wie jeden andern Gast zu bedienen. »So, mein Freund«, sprach er dann mit lauter Stimme zu ihm, daß alle Freier es hörten, »hier sitze ruhig und iß von meinem Vorrat und trinke des Weins so viel dir beliebt. Ich werde dich vor Schmähungen und Beleidigungen schützen, denn wisse, hier ist kein öffentliches Gasthaus, sondern meinem Vater gehört's, und ich bin der Erbe desselben. Dass ihr euch also aller Beschimpfung enthaltet, ihr Freier, und nicht etwa Hader und Zank beginnt.« Die erstaunten Freier schwiegen und bissen sich auf die Lippen. »Lasst uns nur das vermessene Drohwort dieses Jünglings hinnehmen«, sagte Antinoos. »Ihr wisst ja, es ist nicht unsere Schuld, dass er nicht längst auf immer zum Schweigen gebracht ist.« Telemachos achtete nicht auf diese Reden, sondern aß und trank ruhig an seinem Tische. Da erhob sich ein neuer Übermut. Ein junger Gesell aus Same, der Erbe eines sehr begüterten Vaters, hatte sich im Vertrauen auf sein Vermögen auch unter die Freier der Penelope gemischt. Sein Name war Ktesippos. An Frechheit und Trotz kam er dem Eurymachos und Antinoos gleich. Der sprach jetzt laut zur Versammlung: »Hört einmal, ihr Herren, der Fremde dort an der Tür hat zwar schon sein Teil von der Mahlzeit. aber ich hoffe, er wird's nicht übel nehmen, wenn ich ihm noch besonders ein Gastgeschenk verehre. Mag er's der Magd schenken, die ihn gebadet hat, oder einer andern Dienerin im Hause des Odysseus. Seht hier den prächtigen Kuhfuß, der mag ihm wohl bekommen.« Er warf ihn mit voller Wucht dem Odysseus nach dem Kopfe, aber dieser bog geschickt aus und vermied den Wurf, der nur die Wand traf. Aus aller freier Kehlen erscholl ein wieherndes Gelächter. Auch Odysseus lachte, aber es war jenes bittere Lachen, in welchem der wütendste Ingrim sich Luft macht. Zornig drohend sprang Telemachos auf. »Das war ein Glück für dein Leben, Ktesippos, dass du den Fremden nicht getroffen hast. Durchbohrt hätte ich dich mit der Lanze, dass der Vater dir hier statt der Vermählung ein Leichenmahl hätte feiern müssen. Und keinem rate ich, etwas Ähnliches zu versuchen, denn selbst von dem Stärksten werde ich solches nicht dulden. Mögt ihr meine Habe aufzehren, schlimm genug, dass ich's nicht ändern kann. Mögt ihr mich selbst ermorden, wie ihr vorhabt, tut es. Lieber will ich das Leben lassen, als täglich sehen, wie man in meinem Hause Fremdlinge kränkt und verstößt und wie euer Mutwille die Mägde des Hauses nicht verschont.« Alle schwiegen umher. Endlich begann ein junger Mann von einer rechtlichen Denkart: »Freunde, mich freut es, dass ihr nichts erwidert, denn Telemachos hat wahrlich nicht ungeziemend gesprochen. Lasst uns auch von nun an weder jenen Fremdling dort noch andere Leute im Hause misshandeln. Dir aber, Telemachos, möchte ich auch wohl einen billigen Vorschlag machen. Siehe, solange du unmündig warest und deiner Mutter die Pflicht oblag, dich zu erziehen und deine Güter in Ordnung zu halten, da konnte man nicht tadeln, dass sie sich der zweiten Heirat entzog und unsere Anträge zurückwies. Jetzt aber, da du erwachsen bist und Verstand hast, dein Eigentum selbst zu verwalten, jetzt ist es unrecht, dass sie länger zögert. Denn sie tut dir damit offenbar Schaden an deinem Vermögen, da bloß ihr Eigensinn schuld ist, dass wir nicht längst dieses Haus verlassen haben. Darum sollst du ihr selbst zureden, dass sie so bald als möglich zu einer Wahl schreite, denn jetzt ist doch sicher keine Hoffnung mehr, dass dein Vater zurückkehrt. Ginge sie so aus dem Hause, dann verzehrtest du das Deine in Ruhe, und niemand von uns störte dich ferner im Besitz deiner Herden und Äcker.« »Nun, beim Zeus«, entgegnete Telemachos, »ich halte ja die Mutter weder zurück, noch verzögere ich ihre Wahl. Mag sie doch wählen den Mann, den sie will, das überlasse ich ganz ihrem freien Entschlusse, und wenn sie sich zur Heirat entschließt, bin ich selbst bereit, ihr noch reiche Geschenke zu geben. Nur das sei ferne von mir, dass ich durch ein gewaltsames Wort oder sonst durch Zwang die eigene Mutter aus dem Hause triebe.« War es Mutwille oder Trunkenheit, oder verkehrte ein Gott die Sinne der Freier, ein wüstes Gelächter erfolgte auf diese edlen, verständigen Worte. Und immer wilder ward das Gelächter und hörte nicht auf. Die Gesichter der Freier verzerrten sich grinsend, die Augen verdrehten sich, ein wilder Wahnsinn schien alle zu ergreifen, da sie selbst von dem noch vorrätigen rohen Fleische zu essen anfingen. Odysseus aber und Telemachos und die aufwartenden Diener staunten entsetzt, denn sie ahnten die schreckliche Nähe der Rachegöttinnen. Theoklymenos endlich, der fremde Seher, den Telemachos mit aus Pylos gebracht und seitdem täglich zu Gaste geladen hatte, rief laut, wie entzückt von prophetischer Begeisterung: »Unglückliche Männer, welch Elend ist euch begegnet! Euer Auge verdüstert sich! Eure Häupter sind zerrüttet und die Wangen mit unnatürlichen Tränen benetzt. Ha, ich sehe Blut! Da, dort, da trieft es an den Wänden, in den Nischen. Und draußen der Hof, er ist voller Schattengebilde. Zum Schattenreiche eilten sie in Finsternis. Und die Sonne am Himmel ist verlöscht. Ha, rings herrscht grässliches Dunkel.« Diese schreckliche Vision des gottbegeisterten Sehers wirkte auf die verwirrten Gemüter nur noch verwirrender. Die Freier erhoben von Neuem ein wildes Gelächter. Darauf nahm der übermütige Eurymachos das Wort. »Hört, Freunde«, rief er, »wie der Mann da raset, der jüngst aus der Fremde zu uns kam. Hier ist's ihm zu dunkel«, sagt er, »fasst ihn doch an und führt ihn auf den Markt, ob er auch da nichts sehen wird.« Eurymachos, entgegnete der Fremde, deines Geleites begehre ich nicht, denn noch sind Augen und Ohren und Füße gesund, auch der Verstand ist mir nicht irre geworden. Aber euch hat ein Gott die Seele verfinstert. Wehe, wehe, hier weile ich nicht länger, denn schon sehe ich das Verderben euch nahen, dem keiner entrinnt. Fort, fort von hier, hier ist das Feld des Todes. Er ging rasch hinaus. Dem Telemachos und den Dienern im Saale zitterten die Glieder, als sie die zürnenden Worte vernahmen. Aber die Freier achteten dessen nicht und tobten fort in ihrer rasenden Verblendung. »Wahrlich, Telemachos«, rief einer derselben, »keiner hat je so schlechte Gäste beherbergt als du. Der eine wird toll mitten im Essen und fängt an zu wahrsagen, der andere liegt da und hungert und kann den Wanst nicht gierig genug füllen. Weißt du was? Ich dächte, wir lüden sie beide auf ein Schiff und verhandelten sie im nächsten Lande. Da bekämen wir am Ende doch noch etwas Erkleckliches für sie.« Telemachos schwieg und sah seinen Vater an, ob er jetzt das Zeichen geben würde. Aber Odysseus blieb still, seine Zeit war noch nicht gekommen. So verging das Frühmahl in wilder Ausgelassenheit. Welcher Abendschmaus ihnen bevorstand, ahnte noch keiner. Indessen zerstreuten die Freier sich draußen im Vorhofe und verkürzten sich die Zeit mit allerhand Spielen, bis der Nachmittag herankam. Jetzt gedachte die edle Penelope ihres Vorsatzes, die Freier zum Wettstreit einzuladen, und stieg zu dem Ende in die obere, dicht verschlossene Kammer, wo die Geräte und Kostbarkeiten ihres lieben Gemahls ruhten. Auch sein Lieblingsbogen von geschmeidigem Horne war darunter, ein wertes Geschenk eines vornehmen Gastfreundes, das er zu hoch gehalten hatte, um es mit in den Krieg zu nehmen. Aber zur Jagd hatte er den Bogen immer am liebsten gebraucht, solange er noch in Ithaka war. Jetzt hing er da, bestäubt und unscheinbar, denn seit 20 Jahren hatte niemand ihn berührt. Als das gute Weib ihn herunternahm von dem Nagel und den Staub abwischte, fielen ihre Tränen auf die Waffe des teuern Mannes, und sie mußte sich erst niedersetzen und weinen, ehe sie aus der Kammer hinunter in den Saal gehen konnte. Hinter ihr trugen dann noch die Mägde die schwere Kiste mit scharfen, eisernen Pfeilen und den 12 Äxten. Sie trat an die Pforte des Hofes, züchtig verhüllt in den langen Schleier und von ihren Dienerinnen umgeben, und rief die Freier zusammen. »Wohlan, ihr mutigen Freier«, sprach sie, »die ihr euch täglich in Scharen zu Schmausereien und Tänzen in meinem Hause versammelt und trüglich vorgebet, dass ihr mich als Gattin heimzuführen begehrt. Hört mich und vernehmet die Probe, die der bestehen muß, welcher mein Gemahl werden will. Seht da den Bogen und den Köcher meines lieben Gemahles, und hier die Äxte, durch welche er den raschen Pfeil zu schnellen pflegte. Wer nun am leichtesten von euch den Bogen spannt und durch die 12 Öhre hindurchschießt, dem will ich als Gattin folgen, damit mein lieber Sohn durch meine Schuld nicht ganz um seine Habe komme.« Sie gab die Geräte dem Eumäos in die Hand, daß er sie in den Saal trage und dort den Freiern reiche. Als der ehrliche Mann den alten, wohlbekannten Bogen seines teuern Herrn in die Hände bekam, begann er zu weinen und küßte die Waffe. Auch Philötios, der treue Rinderhirt, weinte, so lebendig hatte ihn nie das Andenken an den geliebten Herrn überrascht als jetzt, da er den Bogen sah. Aber der rohe Antinoos schalt die treuen Diener und rief zornig aus, »Nun, ihr albernen Viehhirten, was heult ihr denn und macht die Königin durch eure törichten Tränen noch trauriger? Ist ihr das Herz nicht schon genug mit Kummer erfüllt, seitdem sie den lieben Gemahl verloren hat? Setzt euch still nieder an eure Tische und sättigt euch, und wollt ihr das nicht, so geht nach Hause und weint da, so viel ihr wollt. Erst aber bringt den Bogen herein, dass wir den Wettkampf versuchen, der wohl nicht leicht sein wird. Solch ein Mann, wie Odysseus war, ist schwerlich in der ganzen Versammlung, denn ich erinnere mich seiner noch wohl aus früher Kindheit her.« Sie gingen alle in den Saal, und Eumäos trug ihnen Bogen und Köcher nach. Telemachos riss eine gerade Linie in den Dielen des Saales auf und schlug genau nach der Richtschnur die 12 eisernen Äxte ein, so daß in immer gleicher Entfernung ein Öhr hinter das andere zu stehen kam. Alle bewunderten die Geschicklichkeit, mit der er in kurzer Zeit das Werk zustande brachte, das er noch nie zuvor verrichtet hatte. Jetzt trat er an die Schwelle und ergriff den Bogen. »Wahrlich eine herrliche Übung«, rief er aus, »ich selber habe Lust, mich in diesem Wettstreite zu versuchen.« Er setzte den Bogen an, ihn zu spannen, allein vergeblich. Nach kurzer Erholung versuchte er es abermals, aber auch jetzt wollte es ihm nicht gelingen. Er zog zum dritten Male scharf an und näherte die Sehne bis auf eines Fingers Breite der Fuge. Und sicher wär's ihm beim vierten Versuche geglückt, hätte nicht sein Vater ihm heimlich mit den Augen gewinkt, dass er es unterlassen solle. Er verstand den Wink, lehnte den Bogen an die Wand und sagte mit verstelltem Unmut, »Nein, das ist nichts für mich. Entweder bin ich zum elenden Schwächling geboren, oder ich bin noch zu jung und muß die fehlende Kraft noch erwarten. Aber ihr andern versucht es jetzt, die ihr mir weit an Kräften überlegen seid. Fangt an, damit der Wettstreit entschieden werde.« »Ein jeder setze sich auf seinen Platz«, rief Antinoos, »und nun lasst's rechts herumgehen, wie beim Weinschenken.« Demzufolge fing ein junger Mensch an, dem das Bogenspannen eine sehr ungewohnte Arbeit schien. Er rieb sich schon die Hände, als er ein paar Mal angezogen hatte, und die Sehne zerriss ihm eher die Haut, als dass sie sich in den Einschnitt gefügt hätte. »Nein«, rief er und stellte den Bogen hin, »ich will's nur bleiben lassen. Auf diese Art bekomme ich die schöne Penelope nicht. Je nun, es gibt ja noch andere reizende Töchter im Lande. Werbe um jene, wer will. Da ist der Bogen.« »Nun freilich«, rief Antinoos wieder, der beständig das große Wort führte, »du siehst auch nicht wie Bogenspannen aus. Dazu hat deine Mutter dich nicht geboren. Dafür gibt's noch andere Leute, die das Werk schon vollbringen werden. Nur frisch weiter, einer nach dem andern.« Und einer nach dem andern versuchte es, und einer nach dem andern stellte den Bogen ungespannt wieder hin. Da rief Antinoos wieder dem Ziegenhirten zu, »Melanthios, stelle doch einen Sessel an den Herd und lege tüchtig Holz dazu. Dann geh und lass dir von den Mägden Fett geben, damit die Jünglinge am Feuer das Horn durchwärmen und einschmieren können. So wird der Bogen geschmeidiger werden, nachdem er jahrelang ungebraucht blieb und eben deshalb hart und spröde geworden ist.« Der Ziegenhirt entzündete ein flackerndes Feuer und holte eine große Scheibe Fett herbei. Da bestrichen sie den Bogen auf und ab und hielten ihn lange über der Glut, aber wie oft sie ihn strichen und wie lange sie ihn wärmten, so ließ er sich doch noch immer nicht spannen. Vergebens war er nun schon durch den ganzen Saal von Hand zu Hand gegangen, und nur die beiden trotzigen Prahler, Eurymachos und Antinoos, waren noch übrig. Jetzt gingen zufällig der Sauhirt und der Rinderhirt beide zugleich zur Tür hinaus. Odysseus, von keinem bemerkt, schlich ihnen nach und zog sie im Hofe geheimnisvoll beiseite. »Freunde, ein Wort«, flüsterte er ihnen zu, »ihr seid beide brav, beide eurem Herrn getreu, und wünscht ihn sehnlich zurück. Und wenn er nun käme und bedürfte eures Beistandes, um die Freier zu töten, ihr würdet ihm beistehen auf Leben und Tod, nicht wahr?« »Auf Leben und Tod«, rief der Rinderhirt. »Ha, wenn mir Zeus diesen Wunsch gewährte, ihr solltet sehen, was noch meine Arme vermögen.« »Und meine«, fiel der wackere Sauhirt ein, »oh, dass es wahr würde.« »Nun, es ist erfüllt«, sprach Odysseus mit Hoheit. »Euer Herr ist hier und rechnet auf euch. Deine Ahnung hat dich nicht betrogen, du ehrlicher Kuhhirt. Ich bin Odysseus. Gedenkt ihr noch der Wunde, die mir einst der wütende Eber schlug? Seht hier die Narbe.« Er schlug die Lumpen zurück, und sie erkannten das Mahl, fielen ihrem geliebten Herrn um den Hals und küßten ihm freudig Angesicht und Schultern. Und wie sie an ihm hingen, da rollten Tränen über ihr ehrliches Angesicht. Aber Odysseus befahl ihnen, ihre Freude jetzt zu bezwingen, ehe jemand sie überrasche. »Geschwind«, flüsterte er, »hört meinen Plan und was ihr dabei zu tun habt. Heute oder nie muß es vollbracht werden. Die Götter werden mir beistehen. Ihr aber, wackere Freunde, sollt mir, wenn alles gelungen ist, wie Telemachos leibliche Brüder sein. Mit Gütern und Ländereien will ich euch beschenken, ihr sollt neben mir wohnen, und zwei brave Mädchen will ich ausstatten, die sollen eure Weiber werden. Nur tut mir jetzt, was ich sage. Wenn wir wieder drinnen sind, werde ich mir den Bogen fordern, und da werden alle Freier ein trotziges Geschrei erheben. Du aber, Eumäos, beachte das nicht, sondern schreite mutig durch alle hindurch und bringe mir den Bogen. Dann gehe hinaus und sage der alten Wärterin, dass sie die Mägde während des Tumults in ihrer Kammer hinter Schloss und Riegel halte, damit keine hinauslaufe. Du, Philötios, eile alsdann, die Pforten des Hauses zu verschließen, damit uns keiner der Freier entwische. Jetzt werde ich vorangehen, in einer Weile kommt ihr mir nach, doch einzeln, und lasst euch nichts merken. Mit diesen Worten ging er hinein und setzte sich auf seinen Sitz an der Tür, während die beiden Hirten, noch überrascht von der plötzlichen Entdeckung und staunend über solche Kühnheit, im Hofe weilten, bis sie ihm späterhin einer nach dem andern folgten. Eben war jetzt der Bogen in des stolzen Eurymachos Händen, der am Feuer saß und ihn durch Fett und Wärme geschmeidiger zu machen bemüht war. Er setzte wohl 10-mal an, aber umsonst. Die Sehne wollte sich nicht spannen lassen. »Pfui«, rief er endlich ganz erschöpft und keuchend aus, »das ärgert mich doch um meiner und um unser aller Willen. Wahrlich, aus der Hochzeit mache ich mir nicht so viel als aus dem Schimpfe, denn hohnlachend werden noch die Enkel, die es hören, von uns sagen, alle Freier, so viel ihrer im Hause der Penelope waren, vermochten nicht, des Odysseus Bogen zu spannen.« »Ach, Possen«, rief der Prahler Antinoos, der es nun lieber ganz unversucht ließ, »lass das plumpe Gemächt liegen. Wer wird auch heut am Festtage Bogen spannen? Des Gottes heiliger Tag soll auch in Ruhe gefeiert werden. Stellt den Bogen in die Ecke. Die Äxte können wir stehen lassen bis morgen, denn wegnehmen wird sie wohl niemand. Aber morgen lasst uns das Werk noch einmal mit Ernst vornehmen, und es wird gewiß auch besser gehen. Jetzt, Schenke, geh herum und fülle die Becher. Heute ist ein Jubeltag. Heute muss doppelt gezecht werden.« Die Rede gefiel allen, und sogleich setzten sich die Diener in Bewegung. Während die ganze Schar das Gefühl ihrer Scham im Wein zu ertränken suchte, erhob der völlig übersehene Bettler an der Tür sein Haupt und sagte mit einfältigem Tone, »Hört doch, ihr Freier der weitgepriesenen Fürstin, und besonders ihr beiden Edlen, Antinoos und Eurymachos, ich möchte euch wohl ein Wort im Scherz vorlegen. Weil ihr denn, wie billig, heute am Festtage den Bogen ruhen lasset, so lasset mich doch einmal versuchen, ob mir noch die sonstige Jugendkraft inwohne, oder ob Alter und Unglück mich schon ganz entkräftet haben.« Da erhob sich, wie er vermutet hatte, ringsum höhnendes Gemurmel und heftiger Zorn unter den Freiern, und Antinoos nahm auch jetzt wieder statt aller das Wort. »Elender«, rief er, »bist du von Sinnen? Wahrlich, froh solltest du sein, dass wir dich dulden in unserer Gesellschaft und dass du essen kannst, was wir essen, und dir vergönnt wird, unsere Gespräche mit anzuhören, denn das darf kein anderer Fremdling, geschweige ein Bettler. Aber das kommt von dem übermäßigen Essen und Trinken. Nun betört dich der Wein, so unziemliche Worte zu reden. Hüte dich, dass du nicht noch heute auf ein Schiff geladen und zum König Echetos nach Epeiros geschickt wirst, dem Schrecken der Fremden. Da möchtest du schwerlich unbeschnitten an Nase und Ohren davonkommen. Also sei ganz ruhig und genieße, was dir gereicht wird. Solchen Wettkampf aber überlass du jüngern Männern.« Ihm antwortete sogleich Penelope, die mit ihren Frauen noch unten im Saale geblieben war, um das Ende des Wettkampfes abzuwarten, »Ei, Antinoos, wie unbillig hast du gesprochen! Wer wird denn Fremde übergehen, die unsere Wohnung besuchen? Glaubst du vielleicht, wenn dieser Mann den Bogen spannte, er werde mich als Gemahlin heimführen? Daran hat schwerlich sein Herz gedacht. Nein, diese Sorge lasst euch nicht kümmern, das wäre ja unmöglich.« »O«, sprach Eurymachos, »das ist's auch wahrlich nicht, edle Fürstin, was uns bange macht, sondern wir fürchten nur das Gerede der Menschen, wenn am Ende gar ein alter, hergelaufener Bettler den Bogen spannte, den wir Jüngeren alle nicht zu spannen vermögen. Das wäre für uns ja ewige Schande.« sollte man's glauben, entgegnete Penelope, daß euch noch Furcht vor Schande quälte? Euch, die ihr euch doch nicht schämt, im Angesicht des ganzen Volks das Haus meines hohen Gemahls durch tägliches Schwelgen zu entehren? Wahrlich, ihr braucht die Stimme der Wahrheit nicht mehr zu scheuen. Und bedenkt doch, daß der Fremde gar nicht aus unedlem Geschlechte stammt. Seht nur den starken, gedrungenen Bau seiner Glieder. Nein, ich will's, daß auch er den Bogen versuche, und gelingt es ihm, durch die Löcher zu treffen, so will ich ihn mit Mantel, Leibrock und Sohlen versehen, ihm Schwert und Lanze schenken und ihn zu Schiffe geleiten lassen, wohin sein Herz begehrt. Jetzt erhob sich auch Telemachos und sprach mit Nachdruck und Würde: »Mutter, du hast recht gesprochen, aber über den Bogen hat keiner Macht im Hause als ich, und ich werde ihn geben, wem ich will. Wehe dem, der mich daran verhinderte. Aber du gehe jetzt hinauf in dein Gemach, besorge deine Geschäfte und siehe auf die dienenden Weiber. Männern gebührt das Geschoss. Geh, Mutter, geh!« Sie ging staunend über die Rede des Sohnes hinauf in ihre Gemächer. Ihr war das Herz so schwer und voll banger Ahnung, sie mußte sich niederlegen, und Athene sandte ihr süßen Schlaf, daß sie von dem wilden Getöse nichts vernahm, das sich nun bald erheben sollte. Der Sauhirt erwartete unterdessen im Saale Odysseus verstohlenen Wink, ging dann beherzt dahin, wo der Bogen stand, und reichte ihn dem Bettler. Da sprangen alle Freier von den Sitzen und schalten den Mann mit harten Worten, daß ihm schon bange ward, sie möchten Hand an ihn legen. Aber sogleich fuhr Telemachos auf und rief mit drohender Stimme: »Recht so, Vater, bringe dem Manne den Bogen. Allen kannst du nicht gehorchen, und jetzt befehle ich. Ha, könnte ich nur diesen übermütigen Schwarm so in die Flucht jagen, als ich deiner Meister bin, so sollte mir mancher gar übel bedient das Haus hier verlassen.« Ein lautes, schadenfrohes Gelächter folgte auf diese Worte. Indes ließen sie den Sauhirten gehen, der sich nun sogleich hinausbegab, um der alten Eurykleia zu sagen, wie sie die Mägde einschließen und keine derselben hinauslassen sollte, wenn sie Kampfgeschrei und Ächzen sterbender Männer im Saale vernähme. Auch Philötios, der Rinderhirt, schlich sich aus dem Saale, riegelte die Pforten des Hofes zu und band noch die Riegel mit starken Stricken und Bast zusammen. Dann kehrte er still zurück und nahm wieder seinen Platz neben dem Sauhirten ein. Aller freier Augen waren jetzt auf den Bettler gerichtet, der den Bogen in seiner Hand hielt, ihn von allen Seiten umwendete und mit forschenden Augen beschaute, ob etwa Würmer das Horn zernagt hätten oder sonst ein Schade geschehen wäre. »Seht«, sprach mancher der Jünglinge zu seinem Nachbar, »wie klug der Alte den Bogen beschaut. Ob er vielleicht einen ähnlichen zu Hause haben mag, oder ob er diesen hier nachbilden will? Seht nur, wie er ihn umdreht, der Schlaukopf!« »Nun, das Spannen wird er sich doch vergehen lassen müssen«, sagte ein anderer. Jetzt rückte Odysseus seinen Tisch beiseite, stemmte den Bogen auf die Erde und drückte den Kolben an seine Brust. Leicht, wie ein Sänger die Saite am Wirbel der Laute aufspannt, spannte er die straffe Sehne des Bogens, riß dann prüfend mit dem Finger daran, und sie klang so hell wie einer Schwalbe Gezwitscher. In dem Augenblicke schmetterte ein heftiger Gewitterschlag durch das Haus, daß alle Freier sich entsetzten, der König aber frohlockte über das günstige Zeichen des Olympiers. Darauf legte er einen Pfeil auf den Bogen, und ohne von seinem Sitze aufzustehen oder lange zu zielen, schoss er durch die Öhre und verfehlte keines. Alle sahen in stummem Erstaunen, er aber sprach zum edlen Sohne: »Siehst du, Telemachos, dein Gast bringt dir nicht so viel Schande im Hause, als die edlen Herren hier im Dünkel sich einbilden. Nein, ich fühle es, noch ungeschwächt ist meine Kraft. Aber ich dächte, du sorgtest für den Abendschmaus der werten Gäste, weil es noch Tag ist, damit sie sich nachher noch des Gesanges und Tanzes erfreuen können.« Er begleitete diese Worte mit einem Winke, den Telemachos sogleich verstand. Der Jüngling eilte hinaus, und nach einer Weile trat er bewaffnet wieder herein und stellte sich voller Erwartung und düstern Blicks neben seines Vaters Sessel hin, hinter welchen er heimlich Schild und Schwert für diesen gelegt hatte. Ende von Abschnitt 16. Abschnitt 17 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 17. Abend. Das Rachegericht. Rasch stand Odysseus auf, gürtete sich die Lumpen um den Leib, schüttete die Pfeile aus dem Köcher vor sich nieder zur Erde und sprang mit gespanntem Bogen auf die Schwelle. »Den einen Wettkampf«, rief er den Freiern zu, »hätte ich vollendet. Jetzt wähle ich mir ein anderes Ziel, das noch kein Schütz getroffen hat. Lasst sehen, ob Apollon mir auch da Ruhm und Ehre verleihen wird.« So sprach er, und in demselben Augenblicke flog der Todespfeil dem Antinoos durch die Gurgel, eben da dieser den goldenen Becher ergriff, um zu trinken. Zuckend stürzte er seitwärts vom Stuhle, der Becher entsank seinen Händen, und aus dem Munde quoll ein dunkler Blutstrom hervor. Da lag er, im Todeskampf sich auf der Erde wälzend, und schlug mit den Füßen gegen den Tisch, dass dieser umfiel und Fleisch und Brot mit Staub bedeckt wurden. Ein allgemeiner Aufruhr entstand. Die Freier fuhren von ihren Sitzen empor, durchlärmten den Saal und sahen sich vergeblich nach den Waffen an den Wänden um. Dann schrien sie alle zugleich, »Mensch, bist du toll? Zielst auf die Männer in deinem Übermute? Ha, Rasender, den besten Jüngling in Ithaka hast du getroffen. Jetzt ist deine Stunde gekommen, und die Geier sollen dein Fleisch fressen.« Die Toren. Sie wähnten, der Held habe den Antinoos nur zufällig getroffen. Aber er benahm ihnen bald den Irrtum, denn mit einer Löwenstimme, die alle Hörer zittern machte, donnerte er sie an. »Ha, ihr Hunde! Ihr wähntet, der Herr dieses Hauses und dieser Insel werde nimmer zurückkehren in die Heimat, und darum verprasstet ihr sein Gut, missbrauchtet ihr seine Dienerinnen und kränktet sein armes Weib jahrelang mit unverschämter Frechheit. Weder die strafenden Götter noch euren Ruf unter den Menschen habt ihr gescheut, aber heute ist über euch alle der Tag des Verderbens gekommen. Wisset, ich bin Odysseus, und mein ist die Rache.« Odysseus! Bei diesem Namen ergriff die Freier bleiches Entsetzen. Wie gelähmt starrten ihnen die Glieder. Alle schauten umher, dem schweren Verhängnis zu entfliehen. Des Helden Blick aber war durchbohrend, und zu seinen Füßen lagen unzählige Pfeile, jeder ein Bote des Todes. Bereits war der Bogen aufs Neue gespannt, und in der Hand zuckte das Geschoss. Da sprach Eurymachos, der Erste, der in dem allgemeinen Schrecken die Fassung wiederfand, »Wenn du wirklich Odysseus bist und gekommen, um die Untaten der Freier zu vergelten, so zürnest du zwar mit Fug, denn viel ward des Unrechts in diesem Hause verübt, aber deiner Rachsucht ist schon ein Genüge geschehen, denn da liegt er, der an allem Unheil schuld war. Wahrlich, er kam nicht um deiner Gemahlin willen, ihn lockte einzig der Gedanke, selber als König in Ithaka zu herrschen und deshalb arglistig deinen Sohn aus dem Wege zu räumen. Doch nun hat er sein Teil dahin. Unschuldige wirst du gewiß nicht strafen wollen. Siehe, wir wollen dir an Rindern und Schafen mit Freuden ersetzen, was hier verzehrt worden ist, und alles tun, was du verlangst, um dich zu versöhnen.« Mit finsterm Blicke erwiderte ihm heftig Odysseus, »Und wenn ihr alle euer Erbgut mir zu Füßen legtet, so tilgte das nicht den ungeheuren Frevel. Elende, die ihr die Rache mir abkaufen wollt! Nein, eure Stunde ist erschienen. Wohlauf, ihr Helden, tapfer meine Rinder zu erlegen, kühn ein schwaches Weib und einen unerwachsenen Jüngling zu verhöhnen, listig ihm mörderisch nachzustellen. Wohlauf, jetzt gilt es List und Tapferkeit und Kühnheit gegen mich. Jetzt fechtet, wenn ihr könnt.« »Nun, so kommt, Freunde«, rief Eurymachos, »der Mann lässt sich nicht abhalten von der Rache und wird kämpfen, bis er uns alle getötet hat. Ergreift die Tische statt der Schilde, ziehet die Schwerter und rennt auf ihn los. Wir insgesamt werden ja den einen wohl hinausdrängen.« Aber er konnte nicht so schnell mit dem gezückten Schwerte hinter seinem Tische hervorspringen, als Odysseus Pfeil ihm durch die Brust drang und wieder zur Schulter hinausfuhr. Er taumelte schwindelnd über den Tisch hin, krümmte und wand sich gleich dem zerschnittenen Wurme und schlug zuckend zu Boden, bis Todesnacht die brechenden Augen umhüllte. Jetzt wollte Amphinomos den Helden mit dem Schwerte durchbohren, ehe dieser den Bogen wieder spannte, und schon sprang er heran, als Telemachos ihm von der Seite die Lanze durch den Rücken stieß, daß sie vorn aus der Brust hervordrang. Er sank mit der Lanze nieder, und Telemachos sprang schnell hinweg, um sich eine andere zu holen. Indessen sandte der Vater Pfeil auf Pfeil unter den dichten Haufen, und einer nach dem andern stürzte getroffen in den Staub. Ha, welch ein Anblick! Da standen sie alle, in die äußersten Winkel des Saales zusammengedrängt. Die letzten duckten sich hinter die vorderen nieder, und diese bargen Gesicht und Brust hinter den vorgehaltenen Tischen. Der jähe Schrecken brach die Kraft ihrer Glieder, und wie in großer Furcht auch der schnellste Läufer keinen Fuß bewegen kann, so waren auch hier im ersten Augenblick den Jünglingen Arme und Beine wie erstorben, daß sie des eines Mannes Pfeile nicht abzuwehren vermochten. Kein Schuss verfehlte seinen Mann, und ob sie auch Kopf und Brust zu schirmen suchten, so fielen sie doch, in den Unterleib oder in die Schenkel getroffen, ächzend danieder. Jetzt kam auch Telemachos wieder und brachte Helme und Schilde und Wurfspieße in Menge für die beiden Hirten. Diese hatten bis jetzt nur zu Hütern der Seitentüren gedient, damit keiner entflöhe. Jetzt warfen sie sich schnell in die Rüstung und traten den Helden tapfer zur Seite. Auch Telemachos nahm seinen alten Platz wieder ein, und nun flogen, von vier gewaltigen Männern geschleudert, Pfeile und Wurfspieße wie zuckende Blitze durch die Länge des Saals und durchbohrten die Freier. Aber der höchste Grad des Schreckens dauerte nur kurze Zeit. Auch die Freier, deren noch mehr als die Hälfte übrig waren, faßten sich allmählich und dachten auf Flucht oder auf Verteidigung. Jetzt schien es allen schimpflich, ja unglaublich, wie eine solche Schar vor vier Männern erzittern könne, und Melanthios, der Ziegenhirt, der besonnenste unter allen, ergriff schnell ein verzweifeltes Mittel, um die Freier zu retten. Er schlüpfte unbemerkt durch die im Augenblick unbewachte Seitentür hinaus und holte vom Söller die Waffen herunter, die Odysseus und Telemachos weislich daselbst verborgen hatten. Auf einmal erschien zu Odysseus Erstaunen die Hälfte der Vordermänner bewehrt, und unerwartet flogen Lanzen von dorther zu ihm und seinen Mitstreitern herüber. Er erschrak, denn jetzt war offenbar der Kampf ungleich geworden, und bange ward ihm vor dem Ausgange, da er so manche Lanze bei sich vorbeisausen und hinten in die Wand fahren hörte. »Was ist das?« rief er bestürzt dem Telemachos zu, indes er immerfort Speer auf Speer hinschleuderte, denn die Pfeile waren längst verschossen. »Ha! Gewiß hat eine der Mägde oder auch Melanthios ihnen Waffen herbeigeholt. Sieh nur, wie mutig sie jetzt schleudern!« »Ihr Götter«, sprach Telemachos, »das habe ich selber verschuldet. Ich lehnte die Tür der Waffenkammer nur an, und das hat der bübische Ziegenhirt benutzt. Sieh, da schleicht der Schurke schon wieder hinaus, um neue Waffen zu holen.« »Ha, ihm nach, Eumäos, Philötios«, rief Odysseus, »bindet ihn, hängt ihn auf, hoch an den Balken. Ich fechte indes allein mit meinem Sohne, wir werden ja schon den wild anstürmenden Haufen der Freier im Saale aufhalten.« Beide eilten dem Ziegenhirten nach und fanden ihn bereits auf dem Söller. Alsbald rissen sie ihn nieder, banden ihm gewaltsam die Hände mit den Füßen zusammen und steckten dann durch diese Bande ein starkes Seil, welches mit dem einen Ende an der Decke befestigt war. Daran zogen sie ihn grausam in die Höhe, so daß er krumm gebunden und von schrecklichen Qualen gepeinigt zwischen Decke und Fußboden schwebte. In dieser Lage ließen sie ihn hängen und kehrten zum Gefechte zurück. Hier waren unterdessen die beiden Kämpfer mehr als einmal in Lebensgefahr gewesen. Als die Freier sahen, daß sie nur noch mit Odysseus und Telemachos allein zu tun hatten, faßten sie neue Hoffnung, und frischer Mut erwachte in ihnen. Schon hielten sie sich nicht mehr entfernt in den hintersten Winkeln, sondern den Schild in der linken und in der rechten das Schwert, kamen sie hervorgesprungen und verwandelten das Lanzenspiel in ein Schwertgemetzel. Auch Odysseus und Telemachos zogen rasch das scharfe Schwert von der Hüfte, und mit Blitzesschnelle ward hier ein Schädel gespalten, dort ein Arm heruntergeschlagen, da eine Brust aufgeschlitzt. Odysseus hielt sich noch auf der alten Stelle, und keiner seiner kräftigen Hiebe ward vergeblich geführt. Aber Telemachos war schon zurückgedrängt und fast umzingelt, auch floss ihm schon Blut aus einer leichten Wunde am Knöchel. Schwerlich hätten beide die gesamte Wut der Gegner noch länger ausgehalten, wäre nicht eben in dem gefährlichsten Augenblicke Athene, mit Schild und Speer und vom Haupt bis zum Fuße gerüstet, in Mentors Gestalt zur Tür hereingetreten, um sofort mit einem gewaltigen Stoße ihres Schildes die Nächsten zurückzuwerfen. »Ha, Mentor, Mentor!« rief Odysseus laut, als er die verkappte Göttin erblickte. »Stehe mir bei, Mentor, es gilt mein Leben. Verlass deinen Freund nicht in Todesnot, da er dir viel Gutes getan hat.« »Mentor, verruchter Graukopf!« schrien die Freier alle. »Unterstehe dich nicht, diesen beiden hier zu helfen und uns zu bekämpfen, denn wahrlich, wenn wir sie besiegt haben, so ergeht es dir fürchterlich, und wehe deinem Hause und deinen Kindern, die wir alle umbringen.« »Zum Hades, ihr Hunde!« entgegnete die Göttin und schlug sie bei Haufen zu Boden, daß Telemachos erstaunte. Aber Odysseus ahnte die Göttin und schwieg, doch focht er noch immer, triefend von Schweiß und fast atemlos von der entsetzlichen Anstrengung. Jetzt traten die beiden Hirten wieder herein mit einem Vorrate frischer Lanzen. Aber Mentor, nachdem er viele der Freier erschlagen und die übrigen wieder weit zurück in den Hintergrund gedrängt hatte, ging hinaus und überließ den vier Männern noch eine gefährliche Arbeit. Sie aber, voll hohen Mutes, einer durch des andern Tapferkeit gestärkt, ließen nicht ab von dem stürmenden Angriff und warfen noch manchen Jüngling zu Boden, denn jetzt ward wieder das Schwert mit dem Wurfspieße vertauscht, und schrecklich zischten die Speere hin und her. Mit wunderbarer Gewandtheit wich der kampfgeübte Odysseus den heranfliegenden Lanzen aus oder schlug sie mit der linken Hand zurück, indes die rechte unaufhörlich warf und immer traf. Die beiden Hirten waren schon, wie Telemachos, verwundet, doch achteten sie der Schmerzen nicht in der Hitze des Kampfes. Eumäos hatte einen Wurf von dem kühnen Ktesippos bekommen, dafür zielte der Rinderhirte auf ihn und schleuderte ihn glücklich mit dem Speere zu Boden. »Da, du trotziger Prahler«, rief er, »nimm dies Ehrengeschenk für den Kuhfuß, den du so geschickt zu werfen verstandest.« Jetzt war der größte Teil der Freier gefallen. Einige hatten schon das Leben ausgehaucht, die meisten krümmten sich noch stöhnend an den Spießen, mit denen sie durchbohrt waren, oder wälzten sich zuckend in ihrem Blute. Ein grässlicher Anblick. Ein weiter Saal voll Sterbender, die hoch übereinander getürmt und unkenntlich vor Blut und Staub, verzerrt von den Krämpfen der Todesangst, da liegen und röcheln. Hinter ihnen noch ein paar Flüchtlinge, die gleich gescheuchten Hühnern hin und her laufen, um den Würfen zu entweichen, manche ängstlich unter den Toten versteckt auf den Knien, manche starr wie Bildsäulen in die Nischen der Wände gedrückt, auf allen Gesichtern Totenblässe. Die vier Helden hatten abermals ihre Lanzen verschossen, und jeder zog sich nun aus einem der Getöteten eine heraus, mit denen sie noch die übrigen Lebenden, von denen keiner mehr die Gegenwehr versuchte, aufspießten. Unter diesen sprang jetzt schnell Leiodes hinter einer Säule hervor, umfasste flehend Odysseus' Knie und rief laut um Erbarmen. »Schenke mir das Leben«, bat er, »ich habe keinen Teil gehabt an den Übeltaten der Freier, denn ich war ihr Opferpriester und verrichtete nur die heiligen Gebräuche und Gebete, wenn sie von deinen Stieren opferten.« »So«, entgegnete der König mit finsterem Blicke, »wenn du ihr Opferprophet gewesen bist, so wirst du auch nicht unterlassen haben, ihnen recht viel Böses von mir zu weissagen und Unglück genug von den Göttern auf mich herabzubitten, dass mir der Tag der Heimkehr nie zuteil werde. Und dafür stirbst du jetzt den verdienten Tod.« Er bückte sich, um das Schwert aufzuheben, welches der Hand des jählings durchbohrten Amphinomos entfallen war, und durchhieb den noch immer knienden Priester mit einem raschen Streiche den Nacken, daß der Kopf in den Staub hinrollte. Dann wandte er sich mit dem Schwerte in die Tiefe des Saales, um aufzuspüren, wo etwa noch unter den Leichenhaufen ein Lebender verborgen wäre. Und siehe, Phemios, der Sänger, kniete in der Tiefe des Saales hinter der Treppentür, todesbange zusammengekauert bei seiner Phorminx. Weinend fiel er dem Könige zu Füßen, als dieser bei ihm vorbeikam. »Gnade«, rief er, »Gnade, Odysseus, erbarme dich meiner! Dich selber würde es reuen, den schuldlosen Sänger erschlagen zu haben, der Götter und sterbliche Menschen besungen hat. Sieh, keines Menschen Mund hat mich belehrt, sondern ein gütiger Gott hat die Gabe des Gesanges mir in die Seele gelegt. Auch dein Herz, das lange Geängstigte, zu erfreuen, ward mir die süße Stimme gegeben. Siehe, dein lieber Sohn Telemachos kann mir's bezeugen, daß ich nie freiwillig noch aus Gewinnsucht hierher kam, dem Mutwillen der Freier zu frönen, sondern daß sie immer nur mit Gewalt mich herbeigezogen haben.« »Ja, Vater«, sprach Telemachos, der den Sänger bitten hörte, »schone seiner, er ist unschuldig. Auch Medon, den Herold, verwunde nicht, wenn er noch lebt. Er hat mich so treulich in der Kindheit gepflegt und mich immer neue Spiele gelehrt, da ich ein Knabe war. Aber ich fürchte, er liegt schon getötet unter dem Haufen.« Während der Jüngling noch redete, siehe, da regte sich's plötzlich unter einer großen Stierhaut, die über einen Sessel gebreitet war, und ein Mann kroch hervor und umfaßte dem König die Knie. Medon war's, für welchen Telemachos soeben gebeten hatte. »Nun, es mag dir verziehen sein, um des bittenden Sohnes willen«, sprach lächelnd Odysseus. »Aber jetzt gehe mir hier fort, hinaus in den Hof, du und der Sänger, bis ich alles im Hause vollendet habe, wie sich's gebührt.« Er durchsuchte noch alle Schlupfwinkel, fand aber keine lebendige Seele mehr. Und mit Staunen und Grausen überblickte er jetzt das fürchterliche Werk seiner Hände. Wie ein Haufe toter Fische, die der Fischer aus dem Behälter gesondert und ans Ufer geworfen hat, so lagen hier die Leichen der am Morgen noch so trotzigen Schwelger übereinander geschichtet. Da erst legte er kampfesmüde das Schwert aus der Hand und nahm den ehernen Helm von dem schweißbedeckten Haupte. »Geh, rufe mir eure Kleier her, denn ich habe noch etwas auf dem Herzen«, sprach er zum Sohne. Telemachos ging und brachte die Alte. Ha, wie erstarrte sie über die wilde, blutige Wahlstatt! Aber furchtbarer selbst als die Haufen der Erschlagenen erschien ihr der Mann der ungeheuren Tat, der, wie ein Löwe, gesättigt vom Fleische des zerrissenen Pflugstiers, besudelt von Blut und Staub, mit zornigen Blicken im Saale auf und niederging. Sie hob die Hände in die Höhe und frohlockte über den Erfolg, aber Odysseus wehrte ihr und sprach mit verweisendem Tone: »Still, Mutter, im Herzen magst du dich freuen, daß Gerechtigkeit geübt worden ist, aber zu jauchzen über erschlagene Menschen ist Unrecht. Sie haben nun ihren Lohn, aber ich rühme mich nicht der schrecklichen Tat, die Götter haben nur durch mich ihren Willen vollzogen. Jetzt nenne mir noch die Weiber im Hause, die es mit den Freiern gehalten haben und mir ungehorsam gewesen sind.« »Gern will ich dir alles umständlich erzählen«, erwiderte die Alte mit lästiger Redseligkeit. 50 Mägde dienen hier im Hause, zu den verschiedenen Geschäften bestimmt. Davon haben sich 12 allen Lastern ergeben und mich und deine Gemahlin auf jede Weise gekränkt. Aber höre doch, vor allen Dingen soll ich nicht hurtig hinaufgehen und die Königin wecken? Noch weiß sie gar nichts von dir, denn eine Gottheit hat ihr mit bleiernem Schlafe die Augenlider geschlossen. Was wird sie sagen? Wie wird sie staunen?« »Nicht doch, Mutter, wecke sie jetzt noch nicht. Erst rufe die 12 Mägde hierher in den Saal.« »Gleich, gleich«, rief die Alte und eilte hinaus. »Wenn sie kommen«, fuhr Odysseus zu seinem Sohne und den beiden Hirten fort, »so mögen sie uns erst die Wohnung reinigen helfen. Ist das geschehen, so lockt sie hinaus in den hinteren Hof, treibt sie dort alle in den engen Gang zusammen und stoßt sie geschwind nieder. Da mögen sich ihre Seelen zu den Schatten ihrer Buhlen gesellen.« Als er so sprach, da traten wehklagend die Weiber herein, erschrocken über den Anblick und zagend für ihr eigenes Leben. »Schleppt mir die Toten hinaus«, befahl Odysseus, »dort unter die Hallen legt sie nieder.« Sie griffen widerstrebend an, die Hirten halfen, und Odysseus sah ihnen genau nach und ordnete alles. Als die Leichname hinausgeschafft waren, befahl er, den Fußboden zu fegen und das Blut und die Spuren des Fleisches von Tischen und Stühlen abzuwaschen. Hierauf winkte er dem Sohne. Der sprach zu den Mägden, »Folgt mir«, und so führte er sie in den hinteren schmalen Hof. Der Kuhhirt und der Sauhirt folgten ihnen auf dem Fuße nach. »Freunde«, rief Telemachos, »Sie sind es nicht wert, eines gewöhnlichen Todes zu sterben. Viel zu boshaft haben sie an mir und der Mutter gehandelt. Drängt sie zusammen und greift eine nach der anderen heraus. Hier sind Stricke.« Und in wenigen Minuten hingen sie sämtlich an der Wand, wie eine Reihe Drosseln, die sich in den Schlingen des Jägers gefangen haben. Indessen duldete Melanthios, der Ziegenhirt, oben auf dem Söller noch immer seine Folterqual. Jetzt suchten ihn die Männer auf und gaben ihm den Tod nicht eher, als nachdem sie ihn grausam verstümmelt hatten. Dann schnitten sie ihm Nase und Ohren ab und hieben Füße und Hände vom Rumpfe. Das Mordgeschäft war abgetan. Nun wuschen sich die Hirten das Blut ab und gingen darauf in den Saal zurück. Hier befahl eben Odysseus der alten Eurykleia, Feuer anzumachen und Schwefel herbeizuholen, dessen Dampfe man in jenen Zeiten eine fluchabwendende, sühnende Kraft zuschrieb, weil er dem Blitze, dem himmlischen Feuer, ähnlich zu sein schien. »Alles, alles«, plapperte die geschwätzige Alte. »Ja, ja, du hast ganz recht, mit Schwefel muß geräuchert werden. Und dann, was meinst du, bringe ich dir auch einen glänzenden Leibrock und Mantel mit, dass du nicht so dastehst in diesen hässlichen Lumpen?« »Feuer, habe ich gesagt«, unterbrach sie Odysseus in heftigem Tone. Da gehorchte sie schnell, und erschreckt brachte sie Feuer und große Schwefelstücke. Odysseus durchräucherte Saal und Vorhof, indes jene die Mägde nun aus den Kammern ließ, welche scharenweise herbeistürzten und vor lauter Freude dem lieben Herrn Gesicht und Hände und Schultern küßten. Das rührte sein Herz. Die Älteren von ihnen erkannte er alle wieder und drückte ihnen zum herzlichen Gruße die Hände. Ende von Abschnitt 17. Abschnitt 18 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 18. Abend. Penelope und Odysseus. Nun endlich erlaubte Odysseus der alten Dienerin, das Geschehene der schlafenden Gattin zu verkündigen. Wie hastig trippelte sie fort die Treppe hinauf. Atemlos trat sie in die Kammer, wo die Königin schlummerte. »Penelope«, rief sie, »mein Töchterchen, wach auf! Jetzt ist nicht Schlafenszeit! Er ist da! Odysseus ist gekommen! Es ist schon geschehen! Alles vorbei! Sieh nur in den Hof, da liegen sie alle zu Haufen, die sein Haus gekränkt und sein Gut verschwelgt haben!« »Mütterchen«, erwiderte ihr Penelope, »dich scheinen die Götter verblendet und ganz blödsinnig gemacht zu haben. Warum willst du mich verspotten, da ohnehin mein Herz voll Kummer ist? Mit solchen Vorspiegelungen weckst du mich aus dem lieblichsten Schlummer? Oh, ich schlief so süß. Du böse Alte! Ich sage dir, hätte sich eins der jüngern Weiber einen solchen Spaß mit mir erlaubt, es sollte ihm nicht so leicht hingehen. Doch dich schützt für diesmal dein Alter.« »Hahaha, Kind«, erwiderte die Alte, »ich spotte ja nicht, mein Töchterchen. Er ist da, sag ich dir, er ist da, und alle Freier haben sie erschlagen, er und Telemachos und noch ein paar Männer. Alles ist geschehen, während du schliefest.« »Mutter, du scherzest nicht? O Mutter, sag mir die Wahrheit. Wie wäre er denn hergekommen so geschwind?« Sie war aufgesprungen und hing mit ungeduldig forschenden Blicken der Alten am Halse. »Hergekommen«, lachte die Wärterin, »haha, er ist schon seit gestern im Hause, und du selbst hast ihn gesprochen, gestern Abend.« »Wie, Eurykleia, der alte, zerlumpte Fremde?« »Ja doch, ja, der Bettler mit dem schmutzigen Ranzen, den die Freier so schnöde verhöhnt haben. Wenn sie das gewusst hätten!« »O weh, Mutter, wie enttäuschest du mich! Das ist mein Gemahl nicht, nein, das ist Odysseus nicht.« »Odysseus nicht? Kind, du bist wunderlich. Ich habe es schon gestern Abend gewusst, aber ich durfte nichts sagen, so gefährlich drohte er mir. Der hätte mir's auch sicher nicht gesagt, wenn ich's nicht selber gemerkt hätte. Aber als ich ihm die Füße wusch, da kam ich mit der Hand an die große Narbe, du weißt doch, die Narbe von der Eberjagd.« »Es ist nicht möglich«, wiederholte Penelope. »Und Telemachos hat es längst gewusst, dem hat er sich schon beim Sauhirten entdeckt. und da haben sie alles verabredet. Der Sauhirt hat tüchtig mit angegriffen und der Rinderhirt auch. Und dann ist noch ein Fremder hinzugekommen. Sie sagen, es ist ein Gott gewesen. Aber sage mir nur, wie ist es zugegangen? Fragte die Königin. Ja, Kind, ich durfte nicht dabei sein. Ich mußte hinten in der wohlverschlossenen Kammer sitzen und die Mägde hüten. Da habe ich nichts gesehen. Aber gehorcht habe ich mit Angst und Schrecken. Erst erhob sich ein fürchterlicher Tumult, ein Schreien und ein Gekrach, als wenn alles zusammenstürzte. Dann wieder eine Stille, dann ein Ächzen und ein Stöhnen, daß mir das Haar starrte. Wir Weiber hatten uns alle angefasst und sprachen stille Gebete. Der Angstschweiß stand uns auf der Stirn. »Das geht nimmermehr gut ab«, sagte die eine. »Ach Götter, wenn sie ihn nur nicht ermorden«, sagte die andere. »Der arme Herr, der arme Telemachos, so wenige gegen so viele«, so schwatzten die törichten Weiber, aber mir ahnete es gleich, daß ein Gott mit unserem Herrn sein würde. Endlich, indem wir so zusammengedrängt dasitzen, geschieht auf einmal ein Schlag gegen die Tür. Bebend öffne ich, da steht Telemachos vor mir. Ich erkannte ihn fast nicht vor Blut und Staub, ihm trieften die Hände, alles war besudelt. »Eurykleia, der Vater, ruft dich. Denke, wie ich flog. Und nun, ihr Götter, was sah ich? Den ganzen Saal voller Leichen und Blut, alle Tische umgestürzt, wohl 50 Lanzenschafte ragten aus den Leichnamen hervor. Und mitten darunter Odysseus, ganz mit Blut bespritzt. Da mußten wir nun alsbald die Toten hinausschaffen. Der Saal ward gereinigt und durchräuchert, und nun steht der liebe, langersehnte Gemahl nach der blutigen Arbeit unten an der Tür und harret deiner. O komm, komm geschwind, ihn zu umarmen. Ach, Mutter, frohlocke nicht zu früh. Du weißt, wie ich mich nach Odysseus sehne. Wahrlich würde erfüllt, was du sagst, meine Freude würde die größte sein. Aber ich kenne die Götter. Oft wandeln sie, unerkannt von sterblichen Menschen, auf Erden herum, beschenken die Guten, überraschen die Bösen und rächen lange verübten Frevel. Sind, wie du sagst, die Freier erschlagen, o, so hat es ein Gott getan, den mein Jammer gerührt hat. Wie wollte doch ein Mensch, und wäre er auch stärker und kühner als Odysseus, ein solches Werk mit so wenigen unternehmen? Wohl bewunderte ich gestern selbst im Herzen des fremden Verstand, aber an Odysseus habe ich nicht gedacht. Es war nicht das Haupt, nicht der Blick, nein, es war kein Äderchen von meinem feurigen, blühenden Gemahle. Ach, Tochter, du quälst mich recht mit deinem Unglauben. Komm doch nur erst und sieh ihn selbst. Nun ja, gehen will ich, das greuliche Schauspiel zu sehen und mit dem Sohne zu reden. Ist der Fremde mein Gemahl, so werde ich ihn schon erkennen, denn wir haben geheime Zeichen. Ist er aber ein Gott, wie ich glaube, so wollen wir ihm opfern und dienen. Sie gingen die Treppe hinab und traten in den Saal, die Alte mit freudig neugierigem Gesichte, Penelope mit niedergeschlagenem, ungewissem Blick. Sie fanden den Odysseus am Feuer sitzend, mit dem Rücken gegen eine Säule gelehnt. Er sah still vor sich hin, erwartend, was die Gattin sagen würde, aber sie sagte nichts, denn sie schwankte noch immer zwischen Glauben und Zweifel, und erwartete vielmehr seine Anrede. Lange saß sie lautlos und ohne Regung. Dann wagte sie zwar, dem Helden gerade ins Angesicht zu blicken, um ihn zu erkennen, aber jedesmal verkannte sie ihn wieder und wollte sich nicht gestehen, dass er es sei. Endlich brach Telemachos das lange Schweigen. »Mutter«, rief er, »du böse Mutter! Ist's möglich, dass du so unempfindlichen Herzens sein kannst gegen den Mann, nachdem du 20 Jahre verlangt hast? Wo wäre doch wohl ein Weib, das den lange entrissenen Gatten, wenn er endlich siegend sein Haus beträte, so kalt empfinge? Siehe, du setzest dich nicht zu ihm, du fragst ihn nicht, keinen Gruß, keinen Händedruck gönnst du ihm. O Mutter, gewiß, dein Herz muß härter sein als Stein. Lieber Sohn, antwortete die Mutter, du tust mir Unrecht. Nicht darum schweige ich und sitze so starr. Nein, ich kann mich vor Staunen ob aller der Wunder noch nicht fassen. Mich hält die Scheu, ihn anzureden, den wunderbaren Mann, ja, kaum ihn anzusehen vermag ich. Ist es aber, wie ich noch nicht glauben kann, mein trauter Gemahl, Nun, so werden wir uns schon an geheimen Zeichen noch erkennen. Jetzt lass mich erst zu mir selber kommen.« »Lass sie, mein Sohn«, sprach lächelnd Odysseus, »sie hat Ursache zu zweifeln. Diese Verwandlung von Athenes Hand macht mich unkenntlich, und sie hat recht, wir werden gewiss uns noch wiedererkennen. Aber zuvor sind uns wichtigere Dinge übrig. Jetzt lasst uns ratschlagen, wie wir heute noch den Mord der Freier dem Volke verbergen, denn sie alle hinterlassen Verwandte und Untertanen, die ihren Tod gewaltsam rächen werden. Muß doch selbst derjenige vor dem Volke flüchtig werden, der nur einen geringen Mann erschlug. Wie viele Hände werden sich nicht gegen uns bewaffnen, da wir der Fürstensöhne wohl 100 getötet haben? Sage, was tun wir, dass die Sache ein gutes Ende nehme?« »Lieber Vater«, erwiderte der bescheidene Sohn, »das mußt du selbst am besten wissen, denn dir ist ja an Klugheit kein sterblicher Mensch zu vergleichen, sagen die Achäer. Wähle aber, was du willst, wir begleiten dich und stehen dir bei, so viel unsere schwache Kraft vermag.« Da schlug Odysseus vor, man wolle noch die Pforten des Hofes sorgfältig verschlossen halten, im Hause aber lustige Musik und Sang und Tanz bis in die Nacht veranstalten, damit die Vorübergehenden auf der Gasse glauben sollten, jetzt feiere Penelope den neuen Hochzeitstag. Dann wollten sie ganz früh am folgenden Tage das Haus verlassen und in Laertes ländliche Wohnung fliehen, von wo aus die Götter alsdann schon weiterhelfen würden. Sogleich zerstreute sich alles, was von männlicher und weiblicher Dienerschaft im Hause war, sich zu baden und reine Gewänder wie zum Feste anzulegen. Schön geschmückt kamen sie wieder. Phemios, der göttliche Sänger, stimmte seine Phorminx zu fröhlichen Weisen, und der Saal, der eine Stunde zuvor noch von Odysseus tödlichen Streichen dröhnte und einem blutigen Schlachtfelde glich, war jetzt erfüllt vom lustigen Reigen und schallte von Gesang und Saitenspiel. »Horch«, sagte wohl mancher von denen, die draußen vorüberkamen, »wie fröhlich es da drinnen zugeht, wie sie schwärmen, die tollen Freier, bei Musik und Wein. Gewiß hat Penelope nun einen erwählt, der sein Vermählungsfest im Palaste feiert. So hat sie es doch nicht über sich vermocht, auszuhalten in der Treue, wie es immer hieß, und wenn Odysseus nun noch kommt, so kann er nur weiterwandern. Ja, ja, leichtsinnig sind die Weiber.« So redete mancher und ging kopfschüttelnd weiter. Während des Tanzes ging auch Odysseus, sich des hässlichen Schmutzes und der Bettlerkleidung zu entledigen. Die alte Schaffnerin Eurynome führte ihn zur warmen Badewanne, wusch ihm Arme und Schultern und salbte sein Haupt mit köstlichem Öle. Und als er rein gebadet der Wanne entstieg, siehe, da plötzlich übergoß ihn seine unsichtbare Freundin mit blühender Jugend, der kahle Scheitel verschwand und schönes braunes Haar umwallte in glänzenden Locken sein Haupt. Es bräunten sich die Wangen und blitzendes Feuer kehrte in die matten Augen zurück. Geblendet ob der Wunder reichte ihm jetzt die Schaffnerin den schönen Leibrock und Mantel, und so trat der Städtebezwinger mit der Hoheit eines Königs und Helden zum Erstaunen aller aufs Neue in den Saal. Musik und Tanz hielt plötzlich inne, alle Augen waren auf den Dahinschreitenden gerichtet, und ein allgemeiner Ausruf der Bewunderung scholl durch den weiten Raum. Noch immer saß Penelope still auf ihrem vorigen Platze. Mit dem feurigen Blicke der Liebe trat Odysseus jetzt zu ihr und breitete die Arme freudig gegen sie aus. »Jetzt nimmst du mich doch wieder zum Gemahl an, teures Weib«, rief er. »Wie? Du bedenkst dich noch? Nein, wahrlich, ein fühlloses Herz haben die Götter dir in den Busen gelegt. Gehe, ich habe mich umsonst gesehnt und gefreut. Du aber, Eurynome, bereite mein Lager, dass ich nach so schwerer Arbeit schlafe.« »Tue das, Mütterchen«, sagte Penelope, »setze ihm das Bett heraus aus seinem Gemache, wohin du willst, und breite schöne wollene Felle und Decken drüber.« Das war das Zeichen, woran die kluge Königin ihren Gemahl erkennen wollte. Odysseus hatte sich einst um einen starken Ölbaum herum, der im Hofe stand, ein Schlafgemach erbaut und das Bettgestell dem Stamme des Ölbaums fest und unzertrennlich eingefügt, daß niemand es hätte davontragen können, er hätte denn den Baum am Fuße abgehauen. »Was sagst du, Weib?« fuhr Odysseus sogleich unmutig auf. »Hat denn jemand mein Schlafgemach zerstört, daß mein Bett jetzt herausgetragen werden kann? Und ich hatte es doch so fest an den Stamm des Ölbaumes gezimmert.« Ein Strom von Tränen brach jetzt aus Penelopes Augen. Sie zitterte, als sie dies Zeichen erkannte. »Odysseus, du Teurer«, rief sie, fiel mit offenen Armen ihm um den Hals und bedeckte sein Gesicht mit 1000 Küssen. »Jetzt erkenne ich dich. An diesem untrüglichen Zeichen wollte ich dich prüfen, denn niemand im Hause als du und ich hat ja um jenes Geheimnis gewußt. O, nun sei mir willkommen, du mit unendlichen Tränen ersehnter, in 1000 schlaflosen Nächten von den Göttern erflehter Mann. Willkommen, willkommen! Aber zürne mir nicht, daß ich dich nicht bei der ersten Begrüßung erkennen wollte und nicht wie ein leichtfertiges Mädchen der ersten Versicherung traute. Siehe, du weißt es, da du ja selbst ein so verständiger Mann bist, es gibt der Betrüger so viele, und so manches kluge Weib ward überlistet. Dazu kommt, es haben die Unsterblichen so vielen Kummer über mich verhängt, und das Unglück macht am Ende auch ein offenes, sanftes Herz misstrauisch. Und dann die schnelle Ermordung der Freier, deine plötzliche Verwandlung, die mir noch immer ein Rätsel ist, alles das verwirrte mein schon beklommenes Herz, so daß ich nicht wußte, was ich tun, was ich glauben sollte. Immer fiel mir das trügerische Spiel mancher Götter ein, die oft schon sterbliche Weiber in menschlicher Gestalt betört haben sollen. Mich ängstigten so viele Wunder, und in der quälenden Ungewissheit hielt ich mit Gewalt meine Seele bei deinem Anblick zurück. Ach, hättest du den Kampf in meinem Herzen sehen können, wie ich jetzt dich zu umarmen verlangte, jetzt wieder scheu vor dem Gedanken zurückbebte. Gewiß, du hättest Mitleid mit mir gehabt und nicht dein Weib der Härte beschuldigt, das eben um der treuen Liebe willen 1000-faches Leid erfuhr. Wie wohl tat dem Gatten diese Rede! Wie selig fühlte er sich in der Umarmung der Gattin! Tränen mischten sich mit Tränen, in schweigendem Entzücken lag Penelope am Herzen des Wiedergefundenen, und nur in Seufzern machte die bewegte Seele sich Luft. So erfaßt der Schiffer, der lange vom Sturm umhergetrieben und nach dem schrecklichen Schiffbruch ins Meer geschleudert ward und nur durch mühsames Schwimmen endlich glücklich dem Tode entrannt, so freudig erfaßt der hoffnungslose Schiffer das dünne Schilfrohr am Gestade oder den schwachen Zweig, der sich herniederneigt, wie jetzt die Königin nach 20-jähriger Trennung den Hals des geliebten Mannes umschlang, den sie längst als ein Opfer der wilden See oder noch wilderer Menschen beweint hatte. Sie konnten der Liebkosungen und süßen Worte kein Ende finden, ob auch die Mitternacht schon lange vorüber war. Endlich suchten sie den erquickenden Schlummer auf dem in Odysseus Gemach bereiteten Lager, aber der Schlaf flieht die Glücklichen, in deren Brust das Übermaß der Freude stürmt. »Wie ist dir's ergangen? Was hast du gemacht?« »Gesehen, gehört, gelitten. Hast du auch oft an mich gedacht? Wo ist dieser oder jener Freund geblieben?« Diese und 1000 andere Fragen gingen nun hinüber und herüber und wurden ausführlich von jedem beantwortet. Zuerst erzählte Penelope dem Gatten ihre Leiden, wie die Freier sie bedrängt und alle Leute im Hause verhöhnt hätten, mit welchen Listen sie dagegen dieselben getäuscht und hingehalten, wie sie bis dahin das Haus verwaltet und den Sohn von Kindesbeinen auf erzogen habe. Odysseus hörte ihr bewundernd zu, und gerührt von den Leiden allen, welche sie um seinetwillen geduldet hatte, unterbrach er ihre Erzählung durch manche stumme Umarmung, durch manchen innigen Händedruck. Und noch lange nachher, wenn er im Kreise seiner Freunde seine Schicksale erzählte und Glück und Unglück, Leiden und Freuden seines wunderbaren Lebens gegeneinander abwog, gestand er sich immer, daß sein treues, herziges Weib die köstlichste Gabe sei, welche ihm die Götter gewährt hätten. Nun kam auch er an die Reihe, aber alle seine Abenteuer zu erzählen, dazu fehlte ihm die Zeit. Nur wohin er gekommen war, bezeichnete er der lieben Gemahlin kurz, und sie hörte und staunte und hätte ihm gern bis zum Morgen zugehört, hätte er selbst sie nicht endlich gebeten, ihn eine Stunde ruhen zu lassen. Er entschlief sanft nach dem schicksalsschweren Tage, und auch über Penelopes Augen breitete Athene mild den wohltätigen Schlummer. Da ruhten sie nun in süßem Frieden, die sich so lange entbehrt, so viele sehnsüchtige Wünsche aus weiter Ferne einander zugesandt und mehr als einmal jede Hoffnung, sich wiederzusehen, schon verloren hatten. Ende von Abschnitt 18. Abschnitt 19 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 19. Abend. Letzter Kampf und Sühne. Nach wenigen Stunden Schlafes, der Morgen war noch nicht angebrochen, verließ Odysseus schon wieder das Lager und weckte auch seine Gemahlin und Telemachos nebst den Hirten. »Kommt hurtig, Freunde«, sprach er, »ehe der Tag anbricht, dass wir noch glücklich des Vaters Landhaus erreichen. Gewiß wird das Gerücht von dem Tode der Freier schon durch die Insel verbreitet sein, oder die Fürsten, deren Söhne zur Nacht nicht nach Hause gekommen sind, werden sich aufmachen, sie zu suchen. Vereinen sich dann alle und führen sie ihre Völker gegen uns, so sind wir verloren. Darum wollen wir uns jetzt draußen in Laertes entlegenem Garten verbergen, bis der erste Sturm vorüber ist. Was weiter zu tun ist, das wird ein Gott uns bedeuten. Du aber, Penelope, bleibe hier, bis ich dich rufen lasse. Schließe dich ein in dein Zimmer und sei ohne Furcht, an dir wird ihre Rache sich nicht vergreifen.« Die Männer verließen still das Haus und gingen durch die Straßen der Stadt hinaus über das Gefilde. Dämmerung hüllte sie ein. Mit dem ersten Strahl der Sonne traten sie in die Umzäunung, die den weitläufigen Hof des alten Laertes umschloß. Vorn fanden sie ein Wohnhaus und einige Wirtschaftsgebäude, einfache Hütten, versteht sich, wie jene Zeit und jener Ort sie erwarten lässt. Daselbst waren mehrere Diener des Greises mit häuslicher Arbeit beschäftigt, aber Laertes selbst war schon hinten im Obstgarten, seinem Lieblingsaufenthalte, in dem er täglich mit eigenen Händen schuf. Die Diener hießen den Telemachos, Eumäos und Philötios willkommen. Den Odysseus erkannten sie nicht. Man sagte ihnen, er sei ein Fremder, der den alten König zu sprechen wünsche. »Hört«, sprach er jetzt heimlich zu Telemachos und den beiden Hirten, »bleibet jetzt hier und bereitet uns ein Schaf oder sonst etwas zum Morgenopfer. Ich will den Vater indessen allein aufsuchen und zusehen, wie ich mich ihm vorsichtig entdecke. Dann bringe ich ihn hierher, und wir erfreuen uns des gemeinschaftlichen Mahles.« Telemachos sprach darauf mit den Dienern, und sie öffneten ihnen willig die Hürde. Während sie im Hause schlachteten, ging Odysseus langsam den langen Gang durch den Garten hin, den wohlbekannten, in welchem aber freilich seitdem die Schößlinge zu Bäumen geworden und mancher alte Stamm längst niedergehauen war. Er ging, seinen betagten Vater zu umarmen, den die Sorge um ihn schwermütig gemacht hatte. Aber wie sollte er sich ihm entdecken, damit nicht die plötzliche Freude ihn betäube oder gar töte? Indem er noch sinnend dahinschritt, stand auf einmal der Greis vor ihm. Er säuberte einen jungen Birnbaum, um dessen Stamm die Nesseln gewuchert hatten, und war so eifrig mit dieser Arbeit beschäftigt, dass er den Kommenden gar nicht gewahrte. Odysseus erschrak im Herzen über den Anblick. Wie hatte sich der alte Mann verändert? Wie hatten Gram und hoffnungslose Sehnsucht seine Gesichtszüge verdüstert? Und in welchem Aufzuge stand er da? Ein grober Kittel, schmutzig und geflickt, deckte seinen Leib. Um Hände und Beine hatte er sich Stücke von Ochsenhaut gebunden, zum Schutz gegen das stachlichte Unkraut, und das kahle Haupt war mit einer Kappe von Ziegenfell gegen die kalte Morgenluft geschützt. Sein niedrigster Sklave ging nicht so ärmlich gekleidet und arbeitete nicht so emsig. Jetzt richtete er sich einmal von seiner Arbeit auf und sah den wohlgekleideten Fremdling vor sich stehen. »Glück auf, alter Mann«, rief ihm Odysseus zu, »du pflegst gar trefflich deines Gartens. Ringsum in den Bäumen und Rebengewinden sehe ich ein fröhliches Gedeihen. Nur schade, du selber scheinst mir schlecht gepflegt zu werden. Welcher karge Herr nährt dich denn so kümmerlich und trägt so schlechte Sorge für deinen Leib, dass du zerlumpter als ein Bettler einhergehst? Sage mir, wo bin ich hier? Mein Weg führte mich an diesem Gehege vorüber, da trat ich hinein, um von irgendjemand zu erfragen, wie man zum Palaste des Odysseus gelange. Den wackeren Helden wünschte ich gern zu sehen, er ist mein Gastfreund und hat mich auf seinen Reisen besucht, und weil mich jetzt gerade mein Weg bei Ithaka vorüberführt, so habe ich mein Schiff angebunden und meine Leute dabei gelassen, um doch zu sehen, wie's meinem lieben Freunde geht.« »Wehe, guter Fremdling«, versetzte Laertes, »da kommst du noch immer zu früh. Dem Armen haben die Götter noch immer keine Rückkehr beschieden, und sein Haus ist einer übermütigen Rotte preisgegeben. Wer weiß, welches Seeungeheuer ihn bereits verschlungen hat, oder an welchem Gestade seine weißen Gebeine unbegraben verwittern. 10 Jahre ist es nun schon, seit Troja zerstört ist, und fortan haben wir Tag für Tag auf ihn gehofft und geharrt, und ich zumeist unter allen. Denn wisse, Fremdling, der arme, alte Mann, den du hier von Jammer entstellt vor dir siehst, Laertes ist's, ich bin Odysseus Vater. Die Mutter, meine Gattin, ist vor Kummer ins Grab gesunken, doch mir erzeigen die Götter diese Gnade nicht. Ich kann nicht sterben.« »Würdiger König«, versetzte Odysseus tief erschüttert, »weine nicht mehr. Die Götter haben dir diese Gnade nicht gewährt, um dich für eine höhere zu erhalten. Du sollst leben, deinen Sohn noch wiedersehen.« »Ach, was schürst du die alte, verzehrende Hoffnung wieder an? Weißt du etwas von ihm? Rede, Mann, sage, wie lange ist es her, dass er bei dir war?« 5 Jahre etwa«, antwortete Odysseus, »doch hast du nichts von dem Gerüchte gehört, welches ich schon auf dem Meere vernahm? Odysseus, sagt man, sei angekommen und habe sein Haus voll wilder Gäste gefunden, die sein Gut verschwelgten und um seine Gattin freiten. Die habe er halb mit List, halb mit Gewalt besiegt und sei nun wieder Herr in seinem Hause.« »Oh, dass es so wäre«, rief der alte Mann begeistert aus. »Ha, du wächst mir das Herz im Busen wieder auf. Sprich, weißt du Gewisses? Kommst du, ein göttlicher Bote, ein glückbringender Seher, zu mir? Rede, rede!« »Edler König«, sagte jetzt Odysseus mit zitternder Stimme und einem zärtlichen Blicke, der durch die mit Gewalt hervorbrechenden Tränen drang, »nicht wahr? Diese Feigenbäume dort schenktest du einst deinem Sohne, da er noch ein Knabe war.« »Ja.« »Und diesen herrlich prangenden Gang von Birnbäumen auch?« »Ja.« »Und hier in diesen Hecken gingst du freundlich plaudernd mit ihm umher und nanntest ihm jedes Strauches Namen und Nutzen?« »Ja, ja.« »Oh, wie wird er sich nun freuen, wenn er wiederkommt und dich unter deinen Bäumen wandeln sieht?« »Aber Götter, wie weißt du das? Du weinst? Du zitterst?« »Ja, du selber bist Odysseus, bist mein Sohn. Ha, beim Zeus, er ist's!« »Ja, Vater, ich bin dein Sohn. Du hast mich wieder.« »Oh, halte dich, Vater!« Der Greis aber sank in Ohnmacht. Der Sohn beugte sich über ihn und bedeckte ihn mit Küssen. Das erweckte ihn bald wieder wie aus süßem Schlummer. Er richtete sich auf und sah lange den Wiedergefundenen an, der nun seine Erzählungen begann von Trojas Untergang bis auf die Ermordung der Freier. Mit jedem Worte verklärte sich das Gesicht des Greises mehr, und als Odysseus geendigt hatte, rief er freudig aus, »Ja, nun sehe ich, dass ihr noch waltet, ihr himmlischen Götter, da doch endlich die Gräuel dieser Frevler bestraft sind. Aber, Sohn, wie denkst du, der Rache zu entfliehen, die du durch diese ungeheure Tat auf dich geladen hast?« »Sei unbekümmert«, antwortete Odysseus, »ich fürchte nichts von dem Volke, so sehr auch die Fürsten ergrimmt sein mögen.« Jene Frevel hat niemand im Herzen gebilligt, wer nicht selbst einer von den Tätern oder denselben verwandt war. Kann mich aber die Liebe des Volkes nicht schützen, nun so ist im schlimmsten Falle mir von Teiresias Geiste eine Freistatt im Innern des festen Landes verheißen, wo ein ruhiges Alter im Schoße des Glückes meiner wartet. Aber ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Doch jetzt komm mit mir ins Wohnhaus, wo mein Sohn und ein paar treue Freunde unser mit dem Frühmahl harren. Steige auch zuvor ins warme Bad und lass dich salben und mit stattlichen Kleidern schmücken, denn jetzt ist nicht mehr Trauerns Zeit, nun geziemt es sich wieder wie ein König einherzugehen. Sie schritten miteinander den langen Gang nach dem stattlichen Hause zurück. Odysseus trat darauf in den Saal zu den andern, Laertes aber ließ sich erst von seiner alten Pflegerin baden, salben und mit seinem Leibrock und Mantel begleiten. Dann erschien er unter den Männern, die verwundert den verjüngten Greis anschauten und ihm Glück zu dem wiedergefundenen Sohne wünschten. Er selber fühlte neue Lebenskraft in seinen Adern und rief begeistert aus, »Ha, wenn ich doch so in alter Jugendkraft wie ehemals!« als ich gegen die Epeiroten auszog und ihre Festen wegnahm. Wenn ich so gestern mit dir gewesen wäre, mein Sohn, wahrlich, da hätte ich manchem den Garaus gemacht. Du hättest mich rühmen sollen. So in herzlicher Fröhlichkeit setzten sich alle, Herren und Diener, Hirten und Gärtner, ringsherum auf Sessel, um das Mahl zu verzehren. Siehe, da kam noch spät der älteste der Knechte, der Greise Dolios, der im entlegensten Felde mit seinen Söhnen gearbeitet hatte, herein, um Teil am Schmause zu nehmen. Er sah den Fremden an, stutzte einen Augenblick, dann erkannte er den Odysseus und fiel ihm entzückt um den Hals. »Nun, mein Alter«, sagte dieser sanft, »setze dich und verwundere dich nicht länger. Siehe, wir sitzen schon lange beim Mahle. Sorge dafür, dass du nicht zu kurz kommst.« »Aber das Mahl«, der ehrliche Alte ließ die teure Hand des lieben Herrn nicht, den er so oft als kleinen Knaben auf den Armen getragen hatte. Er drückte und bedeckte sie mit Küssen. Nach unzähligen Ausrufungen der Freude fragte er lebhaft, »Weiß es Penelope schon, dass du hier bist, oder soll ich zu ihr eilen mit der fröhlichen Botschaft?« »Sie weiß es, Alter, du darfst dich um nichts sorgen«, antwortete Odysseus. Während so der Geist der Freude über der traulichen Versammlung waltete, entspann sich am andern Ende der Insel eine unglückdrohende Verschwörung. Eupeithes nämlich, der Beherrscher eines ansehnlichen Bezirks auf Ithaka, hatte bisher die stolze Hoffnung genährt, sein Sohn Antinoos werde vor allen andern Freiern die schöne Penelope und mit ihr die Obmacht unter den Fürsten der Insel davontragen. Sein Herz ward daher durch die Schreckensnachricht, die sich bald allenthalben verbreitete, am meisten betroffen. Obschon ein Greis, machte er sich dennoch auf und berief die Bewohner Ithakas zu einer Versammlung. Er trug seine Klagen dem Volke vor und rührte viele zum Mitleid. Dann verlangte er ihren Beistand zur Rache und forderte Fürsten und Untertanen auf, sich für ihn zu bewaffnen. Vieler Herzen gewann er, manche hingegen weigerten sich, zumal nachdem Medon und Halitherses gesprochen hatten. »Freunde«, hub Medon an, der verständige Herold, »ich bin gestern Zeuge der fürchterlichen Niederlage gewesen. Glaubt mir, nicht ohne der Götter Hilfe hat Odysseus dies gewaltige Werk ausgeführt. Ich selber sah, wie ein göttliches Wesen in Mentors Gestalt ihm zur Seite stand und alle Würfe von ihm abwehrte, ja, schon durch seines Schildes Rütteln die Reihen vor sich niederwarf. Geht nicht in den Kampf gegen den Helden, ihr werdet gegen erzürnte Götter streiten.« »Nein, ihr Ithaker, gehet nicht«, fuhr der bedächtige Greis Halitherses fort, »lasset den Odysseus gewähren, er hat nur die Rache der Götter vollzogen. Wie oft habe ich es euch gesagt, dass es so kommen müsste, denn der Übermut dieser Freier ging ja über alle Grenzen, und keiner von euch, wäre es ihm geschehen, würde solche Gräuel unbestraft gelassen haben. Seid klug und lasset die Toten ruhen. Sie rächen wollen, hieße ihren Frevel billigen.« Ein großer Teil der Versammlung stimmte diesen Reden bei und ging still nach Hause. Die es aber mit dem Eupeithes hielten oder Freunde der Freier gewesen waren, rüsteten sich und schlossen sich jenem an. Der Zug lief stürmend nach des Odysseus Wohnung, da sie aber hier kein männliches Wesen fanden, so zogen sie weiter zu den Gärten des Laertes hinaus. Hier erblickte sie von fern einer der Söhne des Dolios, der auf einem Hügel arbeitete, und brachte eilig den Schmausenden im Saale die Nachricht. »Sie kommen, sie kommen!« »Nun wohlauf, ihr Freunde«, rief Odysseus, »jetzt gilt's noch einen heißen Kampf, und dann, hoffe ich, haben wir Ruhe. Sohn, halte dich tapfer, rüstet euch, ihr Knechte. Auch du, Vater, suche noch einmal Schild und Lanze hervor.« »Ha, glücklicher Tag«, entgegnete der mutige Alte, »da ich mit Sohn und Enkel in einer Reihe fechten soll.« Jeder warf sich in Eile Schild und Helm und Harnisch über und ergriff Lanze und Schwert. »Jetzt hinaus«, rief Odysseus, »aber wehe uns, unser sind doch nur sehr wenige.« Er überzählte sie schweigend und mit dem Zeigefinger deutend. »Zähle mich mit«, sprach Mentor, der plötzlich gepanzert an der Pforte erschien. Freudig erkannte Odysseus im Herzen die Göttin wieder, die ihm in derselben Gestalt schon gestern zur Seite gestanden hatte, aber er schwieg voll Ehrfurcht und führte das kleine Häuflein kühn und getrost der zahlreichen Feindesschar entgegen. »Nun wohlan, Laertes, edler Greis«, rief die verstellte Göttin, »eröffne du die preiswürdige Schlacht und wirf die erste Lanze auf den Feind.« Er tat's, und siehe, sie flog gerade in Eupeithes Herz. Und in dem Augenblicke zuckte ein feuriger Blitzstrahl, vom Zeus gesendet und mit einem furchtbaren Donnerschlag begleitet, zwischen beide Haufen in die Erde nieder. Alle entsetzten sich über die schreckliche Vorbedeutung, und der Fall ihres Führers raubte plötzlich den Feinden Mut und Besinnung. Da trat die Göttin mit dem Flammenblicke, zwar noch immer dem Mentor ähnlich, aber alsbald doch allen kenntlich, in die Mitte vor und rief den Streitenden mit lauter Stimme zu: »Haltet ein, Ithaker! Ruhet vom unglückseligen Kriege, der selbst die Götter empört! Schont des Menschenblutes und gehet in Frieden von dannen!« Scheu und Staunen ergriff den ganzen Schwarm bei diesen Worten. Aber Odysseus und die Seinen freuten sich der göttlichen Stimme und gelobten der Retterin Athene reichliche Dankopfer. Sie steckten die Schwerter in die Scheide und kehrten zum fröhlichen Mahle zurück. Die Feinde eilten gleichfalls heim und erzählten betroffen den ihrigen, was sich begeben hatte. Da wagte es keiner mehr, von Rache gegen den König zu sprechen, und selbst die eifrigsten Streiter hängten ihr Schwert mit dem stillen Entschlusse an den Nagel, es nie wieder gegen diesen Mann zu brauchen, auf dessen Seite die Gerechtigkeit sei und die Gottheit selber kämpfe. Auch in den Vätern der Erschlagenen tilgte die Zeit allmählich den alten Groll, da sie bei ruhiger Überlegung einsahen, daß den Frevlern recht geschehen sei, und des Odysseus Weisheit, Edelmut und Güte gewann ihm selbst bald alle Herzen und machte zuletzt auch die bittersten Feinde zu seinen Freunden. Jetzt, nach dem Treffen, das so seltsam geendet hatte, lud Odysseus seinen Vater und alle Diener des väterlichen Hauses ein, mit ihm nach der Stadt zu gehen und ihm daselbst die Opfer feiern zu helfen, die er den Göttern des Hades gelobt habe. Mit frohem Jauchzen schloß sich der ganze Zug ihm an. Er selber und Telemachos führten den Laertes in der Mitte, und dicht hinter ihnen trippelte das treue Mütterchen her, welches den alten, schwermütigen Mann während der 20-jährigen Abwesenheit des Sohnes gepflegt und getröstet hatte und nun unaufhörlich vor Freude weinte und den Göttern dankte, dass sie diesen Tag noch erlebt habe. Penelope sah aus ihrer Kammer die jubelnden Freunde über den Hof kommen und eilte ihnen entgegen. Odysseus breitete seine Arme aus, sie zu umfangen, und erzählte ihr in wenigen Worten die Geschichte seiner wunderbaren Rettung. Darauf mußten Herolde das ganze Volk zum großen Opferschmause für den folgenden Tag einladen, und die Hirten mußten ihre Ställe öffnen und eine Menge von Opfertieren liefern. Ein fröhliches Getümmel belebte jetzt die Stadt, und die fernsten Bewohner der Insel, die den zurückgekehrten Helden noch nicht gesehen hatten, machten sich auf, dem Feste beizuwohnen. Am folgenden Morgen fanden sich die Ithaker scharenweise auf einem freien Platze ein, und Odysseus ließ die Opferstiere vorführen, die er den Göttern geweiht hatte. Alle setzten sich darauf in langen Reihen nieder und freuten sich des zurückgekehrten Königs, der freundlich durch die dicht gedrängte Menge hinschritt und die alten Bekannten mit Kuss und Händedruck begrüßte. Jünglinge schlachteten indessen und brieten nach der gewöhnlichen Weise die Stiere und reichten jedem Gaste sein Teil. Und sie aßen und tranken und lachten und sangen und tanzten zu der lieblichen Formings des Sängers, bis der Abendstern am Himmel heraufzog. Da gedachte Odysseus des Gelübdes, das er einst im Reiche der Schatten getan, den Göttern der Unterwelt einen jungen Stier und dem Geiste des Teiresias einen schwarzen Widder zu opfern, wenn er nach Hause zurückgekehrt sein würde. Beide Schlachtopfer wurden herbeigeführt, und während die Herolde andere Speisen zum Abendschmause für das Volk bereiteten, führte Odysseus selbst den Streich, der dem Rinde die Sehnen des Nackens zerschnitt. Und als des Stieres und des Widders fette Hüftenstücke auf den Altären brannten, betete er feierlich mit erhobenen Händen: »Heilige Götter des Hades, hier in meinem Reiche erfülle ich dankend die Gelübde, die ich in dem Eurigen getan. Vieles Unglück habe ich bestanden, und schwer nur habe ich oft das kummervolle Leben aus der Gefahr gerettet, immer einem glücklichen Ende vertrauend. Jetzt ist dieses Ende gekommen, gütige Götter, und freudig denke ich zurück an jene Tränen, welche ich damals weinte. O, noch oft will ich euch diese Opfer wiederholen, denn der opfert seinem höchsten Gotte würdig, der sich gern im Herzen der Unterirdischen erinnert und den Gedanken an die Todesgöttinnen nicht scheut.« Ende von Odysseus von Karl Friedrich Becker, gelesen von Carlsson im April 2014.